Hallo und herzlich willkommen zum 150. Concast-Themen-Podcast. Heute reden wir über den neuen Sonderband, der in Deutschland erschienen ist, die Heiji und Kazuha Selection. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und diesen tollen Sonderband zu besprechen. Und mit dabei ist auch Wiebke. Hallo Wiebke. Guten Tag zusammen, viel Spaß bei diesem Podcast. Und wieder mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und auch heute wieder als Gast dabei ist der liebe Jens. Hallo Jens. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ich darf heute auch wieder dabei sein und ein bisschen was zur Heiji und Kazuha Selection erzählen. Der Sonderband ist in Japan erschienen am 12. April 2017, passend zum Kinostart von Film 21 in Japan, der ja auch einen großen Bezug hat zu Heiji und Kazuha. Und in diesem Band soll die Beziehung der beiden Streithähne aus Osaka gesammelt und kompakt zusammengefasst werden. Wir haben in diesem Sonderband 29 Kapitel, die auf 8 Fälle verteilt sind. Und jetzt, circa über 5 Jahre später, wurde der Sonderband zu uns nach Deutschland gebracht von Egmont Manga. Am 12. Oktober 2022 ist dieser Sonderband hier bei uns erschienen. Wenn wir uns das Cover ansehen, dann sehen wir das Detektiv Conan, der Detektiv Conan Schriftzug in einem Violettton. Die schwarzen Ziegelsteine im Hintergrund sind von orangenen Linien durchzogen. Wir sehen Conan in seinem Outfit aus dem Kaito Kid und das Kirins Hornfall von einem Bandcover. Und dann sehen wir noch Abbildungen von Heiji und Kazuha aus verschiedenen Farbzeichnungen und im Hintergrund das Schloss Osaka in stilisiertem Blau. Wenn man sich zum Beispiel auf conwiki.org das japanische Cover ansieht, dann erkennt man, das ist im Groben und Ganzen recht ähnlich. Da sieht man das Schloss, man sieht es im Japanischen ein bisschen besser. Ansonsten sind die Illustrationen von Kon, Heiji und Kazuha gleich. Lediglich die Farbe der Ziegelsteine hat sich geändert, während wir hier im Deutschen ein dunkles Schwarz haben mit Orange, ist es in Japan ein wesentlich helleres Orange-Rot-Töne, die eher an das Farblayout von der Special Romance Edition erinnern, die wir hier auch in Deutschland bekommen haben. In Japan hatte doch mehr Teile, aber dieses Rot, Dunkelrot, Orange-mäßige passt da ganz gut zu. Da hat sich Egmont Manga dagegen entschieden und ist eher wie die anderen Sonderbände auch mit einem sehr schwarzen Ton gehalten, mit eben die Linien zwischen den Backsteinen, eher in der Farbe. Sieht natürlich auch schick aus, aber vielleicht für so eine Selection, die sich ja schon auf Romantik konzentriert, wäre vielleicht eine hellere Variante auch nicht ganz schlecht gewesen. Von den anderen Abbildungen, da sind so Striche noch über dem Titel. Habt ihr das auch? Da sind so rote Striche über dem N, über den beiden Ns. Wahrscheinlich noch Rechtsbestände von irgendwelchen Bildern oder so. Kann das sein? Wo meinst du jetzt? Über dem großen N von Con zum Beispiel mittig. Ist bei mir so ein roter Strich? Nee, ich sehe da bei mir nichts. Okay, das ist vielleicht nur bei meiner Ausgabe so. Sehe ich bei mir auch nicht. Ich auch nicht, nee. Tue ich es nämlich auch nicht. Okay, interessant. Aber auf jeden Fall finde ich es ein bisschen schade, dass das Bild von Kazuha so ein, also und Conan anders ist als das Bild von Heiji. Das weiß ich nicht. Das führt irgendwie dazu, dass ich das Gefühl habe, ich würde schwammig sehen, obwohl ich meine Brille auf habe. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Zopf halt zwangsweise von Kazuha abgeschnitten ist und dass man halt das Schloss kaum sieht. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte man es besser machen können mit dem Cover. Aber von Romantik spricht es auf jeden Fall nicht übermäßig eigentlich, auch wenn das vielleicht ein Hauptaugenmerk des Sonderbandes ist. Also, boah, fürs Cover würde ich jetzt vielleicht so eine 6 von 10 oder sowas geben. So ganz überzeugend tut mich das nicht. Ja, stimmt schon, ne? Für ein Liebesmotiv, Heiji so mit dem Rücken zu Kazuha. Ich meine, wenn Casor, obwohl das macht keinen Sinn wegen den Größen, aber also eigentlich, wenn, ne, wenn jemand so Rücken an Rücken steht, das kann auch romantisch sein, keine Ahnung, Ja, aber da stehen Con und Heji romantischer ja, Rücken am Rücken. genau, ja, also deswegen ist das ein bisschen komisch. Und ja, was mir aber ganz gut gefällt, ist dieser Schriftzug Heiji und Casor Selection mit dem Blau dahinter. Das gefällt mir ganz gut in diesem Used Look, wie das aussieht. Das finde ich, da finde ich die Farbe ganz schön gewählt und auch gut passend zum Cover, dass er auch so einen Blaustich hat. Dass das das Schloss ist, hätte ich jetzt tatsächlich nicht auf den ersten Blick erkannt. Das sieht man beim japanischen Cover doch tatsächlich ein bisschen besser. Abgesehen davon, dass das Cover jetzt nicht unbedingt das romantischste ist, finde ich jetzt an sich ist es doch ganz gut gelungen. Und ich habe es halt beurteilt nach dem ersten Blick, hatte den Band in Händen und mir gedacht, okay, gefällt mir das Cover ja oder nein? Und ich hatte gedacht, ja, sieht wirklich gut aus, ist eine runde Sache. Und jetzt erst so auf den zweiten Blick, wenn ich dann mal überlege, okay, es geht hier um Heiji und Kasua und jetzt auch so ein bisschen um Romance oder es soll um Romance gehen, da ist das Cover ja ein bisschen arg statisch. Wenn wir auf den Buchrücken gucken, haben wir alles, was wir auf dem Cover finden, dort auch wieder. Egmont Manga Logo in Weiß, Gosho Aoyama, Detektiv Conan und die Heiji und Kasua Selection. Hier ganz klein sieht man die fehlenden Reste von Kasuas Zopf. Die sind hier tatsächlich nicht abgeschnitten, Gott sei Dank, auf dem Rücken. Und auch Heijis Haarsträhne, die sich nach, so nach vorne neigt, die auf dem Cover abgeschnitten ist, ist hier auch vollständig zu sehen, wenn ich das richtig sehe. Dann auf der Rückseite Mystery in Schwarz, was ein bisschen vielleicht nicht ganz günstig ist für den dunklen Ton. Im Schlüsselloch sehen wir Heiji und Kasua aus einer Neujahreszeichnung von Gosho Aoyama, die er so auf seinen Webseiten mal postet. Tatsächlich noch ein bisschen älter. Man sieht hier allerdings nicht sonderlich viel von den beiden. Da ist dieses Einschränken im Schlüsselloch vielleicht ein bisschen, nimmt ein bisschen viel vom Bild weg. Das kann man zum Beispiel im Gosho Aoyama Artbook sehen, wenn es denn irgendwann mal in Deutschland erscheint. Was ich lieb, das neckt sich. Oberschülerdetektiv Heiji und seine Mitschülerin Kasua kennen sich schon seit frühester Kindheit und haben etliche Abenteuer zusammen erlebt. Und obwohl die beiden Hals über Kopf ineinander verliebt sind, können sie es einfach nicht lassen, sich bei nahezu jeder Gelegenheit zu zanken. Die Heiji und Kasua Selection enthält die spannendsten und denkwürdigsten Fälle, in die das streitsüchtige Beinahe-Paar bisher verwickelt wurde. Egmontmanga.de, die ISBN-Nummer und der deutsche Preis 6 Euro, wie immer. Ja, und ob das die denkwürdigsten und spannendsten Fälle sind, das gucken wir jetzt mal, wenn wir den Band aufschlagen. Auf der ersten Seite nochmal das Logo und eine andere Illustration in Schwarz-Weiß von Heiji und Kasua, wo Kasua hinter Heiji steht und so den Daumen nach oben streckt und Heiji guckt ein bisschen überrascht. Dann auf der nächsten Seite, wie wir es von den japanischen Sonderbänden und beziehungsweise ihren Adaptionen in Deutschland kennen, eine Personenvorstellung. Die wichtigsten Charaktere, wo wir haben hier Heiji, Shinichi Konnen, Kasua Ran, Heso, Genshiro, Goro Otaki, Shizuka, Saguro Hakuba, Kuro Mori, Megure, Takagi, Haibara und die Detective Boys und Masumi Sara aus irgendeinem Grund, obwohl die nur in einem Fall ganz am Ende kurz erwähnt wird und nicht mal vorkommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie hier unbedingt vorgestellt werden müsste, aber naja, dann. Vielleicht hatten sie einfach noch ein Feld frei und mussten das irgendwie füllen. Und am unteren Rand sehen wir Heiji Hattori komplettes Fallregister Teil 0, wo das wird uns im Sonderband noch öfter begleiten. Das sind die Sonderseiten zwischen den Bänden. Und hier kriegen wir die erste Einleitung, die die ersten Fälle mit, die ersten drei Fälle von Conan und Heiji abdeckt, die hier nicht in der Selection drin sind, weil da es noch keine Kasua gab. Ja, bei den Falltrennern, so würde ich sie jetzt mal bezeichnen, behält Egmont seine, ich will sie mal Tradition nennen, bei, dass die Sprechblasen nicht eingedeutscht wurden, sondern das japanische Original hier stehen bleibt. Ja, da bleibt sich immer treu. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt in unseren Sonderband-Podcasts auch lange genug immer mal wieder drüber geredet. Es ist auf jeden Fall klar, dass sich das nicht mehr ändern wird. Dann auf der nächsten Seite haben wir das Inhaltsverzeichnis. Wie gesagt, 8 Fälle in diesem Band. Der Serienmörder von Osaka, Mord in einem geschlossenen Zimmer, Geheimnis in Osaka, Hegiatori in Lebensgefahr, 3 Tage mit Hegiatori Teil 1 und Teil 2, Der Verbleib des schmachvollen Glücksbringers und Kon und Heiji, Code der Liebe, angelehnt natürlich wie immer an den Titeln der Anime-Episoden. So ist das in den japanischen Sonderbänden immer, und Egmont Manga hat sich dann auch soweit bekannt an die Titel des deutschen Anime gehalten, was natürlich Mord in einem geschlossenen Zimmer ein bisschen austauschbar macht, aber naja, gut, kann man nichts machen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und starten mit dem Serienmörder von Osaka, über den ich jetzt inhaltlich ein bisschen was erzählen werde. Der Serienmörder von Osaka, natürlich der erste Fall, in dem Kazuo Toyama vorkommt. Macht natürlich auch Sinn, dass wir damit anfangen. Wir beginnen den Fall damit erstmal mit einem Flashback von den Vätern von Heiji und Kazuo, Genjiro Toyama und Heizo Hattori, die über einen Serienmord sprechen, bei dem ein Messer durch die Brust gestochen wurde. Und danach starten wir in der Gegenwart rein mit Heiji, der Ran, Kokoro und Konnen durch Osaka rumführt und ihnen die Sehenswürdigkeiten zeigt. Und als sie dann in einem Restaurant sind, wird Kazuo erstmals vorgestellt. Denn Ran fühlt sich schon irgendwie den ganzen Tag komisch beobachtet. Und als Heiji dann kurz mal auf die Toilette geht, dann kommt Kazuo dazu und stellt Ran zur Rede, denn sie vermutet, dass Ran Kudo ist, eine Frau scheinbar, über die von der Heiji dauernd spricht und mit der Heiji irgendwie dauernd telefoniert. Aber es stellt sich natürlich als das klassische Missverständnis raus: Kudo ist natürlich keine Frau, sondern Heijis Kumpel Shinichi. Und Kazuo stellt sich raus, ist kein Stalker, sondern die Kindheitsfreundin von Heiji, und eben auch die beiden sind Kinder von Kollegen von Polizisten, und deswegen haben sie als Kinder viel Zeit miteinander verbracht, unter anderem natürlich auch ihr legendärer Handschellenvorfall. Und Kazuo begleitet sie dann auf der Tour durch Tokio weiterhin, durch Osaka natürlich, nicht durch Tokio, als dann plötzlich eine Leiche mit einem Messer durch die Brust, wo auch eine Brieftasche durchstochen wurde, das ist natürlich auch der Clou in dem Fall, auf den Wagen fällt. Und damit beginnt dann so ein bisschen eine sehr wilde Jagd durch Osaka, auf der Suche nach dem Serienmörder, wo dann verschiedenste Charaktere involviert sind, unter anderem auch der Polizist, der Heiji begleitet als Gefallen und sie mit dem Streifenwagen durch die Stadt fährt, ist an den Ermittlungen beteiligt rund um diesen Serienmörder. Und es geht natürlich auch unter anderem um den berühmt-berüchtigten Raubmörder Kichiro Numabuchi, der dann auch eine sehr schmerzhafte Begegnung mit Conan erlebt. Aber die Frage ist natürlich am Ende des Tages: Ist Numabuchi wirklich auch der Täter hinter den aktuellen Vorfällen, oder steckt da noch jemand anderes dahinter? Das erfahren wir in diesem 4-Kapitel-Fall, der mit einem kleinen Heiji und Kazuo-Moment endet und natürlich auch ein sehr legendärer Fall ist, wie ich finde. Allerdings muss man sagen, das will ich hier gleich schon mal vorwegnehmen oder beziehungsweise meinen subjektiven Eindruck sagen, auch wenn es natürlich ein legendärer Fall ist, so viel richtig macht er mit Heiji und Kazuo nicht. Allerdings würde ich auch sagen, man kann ihn in so einer Heiji und Kazuo Selection auch schlecht weglassen, weil der erste Fall mit Kazuo und so muss eigentlich schon drin sein. Oder wie seht ihr das? Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Als ich hörte, es kommt die Heiji und Kazuo Selection, hatte ich falltechnisch gar keine Vorstellung, was denn da so drin sein könnte. Und das Einzige, was mir halt im Kopf blieb, war der Einführungsfall von Kazuo, eben jetzt hier mit der Serienmörder von Osaka, muss auf jeden Fall enthalten sein, weil da ist sie das erste Mal auftretend, und ja, deswegen habe ich auch damit gerechnet und auch nichts anderes erwartet, dass dieser Fall hier mit drinne ist. Und ja, ich finde auf jeden Fall auch zu Recht, Kasua wird eingeführt, wir erfahren, wer sie ist, und sie ist auch ab und an immer mal so bei den Fällen dabei. Klar, bei den eigentlichen Ermittlungen von Heiji und Conan jetzt nicht direkt mit vor Ort, aber es gibt immer hin und wieder Panels mit ihr und dann eben entsprechend bei der Tour, wo sie sich dann anschließt und ja, dann auch das Ende, was Lasse angesprochen hatte, da ist sie dann natürlich auch wieder mit Heiji dabei und ja, wir lernen die beiden kennen, wir lernen ja, was für ein Verhältnis sie zueinander haben und ja, im Prinzip, wie Lasse schon vorgelesen hat, das Motto, was sich liebt, das neckt sich, ist hier gleich im ersten Fall auch schon zu merken. Ja, ich denke auch, das sind zwei sehr starke Argumente. Es ist Gazaras erster Auftritt und legendärer Fall. Das rechtfertigt das durchaus, hier reingenommen zu werden. In meiner Sicht macht man, glaube ich, auch nichts falsch, mit den Fall reinzunehmen. Habe mich sehr gefreut, dass er drin ist. Und das auch nochmal zu lesen, so, dass ich finde Kasuas Auftritt damals ziemlich, ziemlich witzig, wie sie da so reinkommt und dann dieses Missverständnis hatte. Ja, es macht es irgendwie ganz cool. Was man auch vielleicht noch so mit reinnehmen kann, ist auch so die Beziehung zu Ran, die sich dann ja auch erst zu diesem, ja, erst ab diesem Zeitpunkt entwickeln kann, weil sie ja jetzt erstmal nicht aufgetreten ist. Und im nächsten Teil, wo das dann auch nochmal Thema wird, als sich Ran dann umzieht wegen dem Pulli, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Also das sind so Sachen, da finde ich, das kann man hier auf jeden Fall mit reinnehmen. Es geht natürlich jetzt primär um Heiji und Kasuha, aber natürlich auch Kasuha interagiert ja auch mit den anderen Charakteren. Deswegen finde ich das wirklich völlig in Ordnung, den hier mit reinzunehmen. Und eine gute Wahl und gefällt mir gut. Ja, mir gefällt er auch gut, da kann ich mich anschließen. Ich fand es auch gut, den nochmal zu sehen. Für mich ist das auch ein spannender Fall, jetzt auch abgesehen von der Selection selber. Und er passt wegen dem Glücksbringer-Motiv auch sehr, sehr gut zu den restlichen Kapiteln, weil viele von den Fällen, die wir bald noch besprechen werden, die haben immer dieses Thema mit dem Glücksbringer, den Kasuha hat dabei. Und da wäre es dann halt, passt dieser Fall dann halt auch als erster Fall, wo das erwähnt wird, gut mit rein. Das sehe ich so wie ihr. Also der Fall ist ein Muss für die Heiji und Kasuha Selection und gerade so diese anfängliche Eifersucht von Kasuha gegenüber Ran, ist ja auch noch ein bisschen Ablehnung dabei, ist halt wirklich so wie bei Heiji gegenüber Shinichi bei dem ersten Fall beim Giftmord. Zum Glück ändert sich ja bei beiden, bei Heiji zu Shinichi und Kasuha zu Ran, das Verhältnis relativ schnell zum Besseren. Und im weiteren Verlauf ist es dann ja auch so, dass ich finde, dass sich dieser Fall relativ gut einfügt in den Gesamtband. Weil hier ist es jetzt so, dass erstmal relativ deutlich Kasuhas Gefühle für Heiji oder zumindest die Zuneigung deutlich wird. Sonst wäre sie ja nicht eifersüchtig gegenüber Ran. Und am Ende wird ja auch nochmal dann die Seite von Heiji gezeigt. Da kommen wir ja später zu. Und deshalb finde ich auch, aus dem Grund ist dieser Fall hier absolut richtig. Gut, dann kommen wir zum nächsten Fall, Mord in einem geschlossenen Zimmer. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt erstmal Olli etwas. Ja, der Fall ist sozusagen besuchsmäßig das Gegenstück. Im letzten Fall waren unsere Tokioter noch in Osaka eingeladen. Nun ist es genau andersherum, nämlich ja, besuchen Heiji und Kasuha Tokio und lassen sich dann dort von Kogoro ran und Conan so ein bisschen die Stadt zeigen. Der Besuch war aber nicht so gesehen der Hauptgrund, also die Stadtrundfahrt, sagen wir mal, sondern es geht darum, dass eine Freundin oder beziehungsweise der Sohn von einer Freundin von Shizuka, also von Heijis Mutter, der heiratet und eigentlich wollte Shizuka da auch selber hingehen, aber dann hatte sie zu Hause einen kleinen Unfall, hat sich den Fuß verletzt und kann da deshalb nicht hingehen. Und deswegen hat sie dann Heiji hingeschickt und Kasuha natürlich als Begleitung, damit sie so ein bisschen auf ihn aufpasst. Und ja, nun sind die beiden dann halt da, gucken sich so ein bisschen die Stadt entsprechend an. Und ja, dann gehen sie quasi shoppen. Und dann ja, ist halt immer noch dieses dieses gespaltene Verhältnis zwischen Ran und Kasuha da. Sie verhält sich Ran gegenüber immer noch sehr abweisend und ja, der Grund dafür ist eigentlich auch ja, ganz einfach, den erklärt sie nämlich hier und nimmt damit auch Bezug noch auf den letzten Fall. Und zwar tragen zufälligerweise immer, wenn sich ja, unsere Freunde begegnen, tragen sowohl Ran als auch Heiji irgendwie immer einen ähnlichen, ja, Look sozusagen. Also im letzten Fall waren es, glaube ich, so Rollkragenpullover in Rot oder so. Und hier ist es jetzt so ein gestreifter Look quasi. Und das findet Kasua halt gar nicht gut. Und ja, wirft das Ran auch so an den Kopf. Und Ran hat da natürlich überhaupt keine Absichten, da irgendwie, dass irgendwas mit Heiji passiert oder so. Und deswegen zieht sie sich in dem Auto, wo sie dann eben auf die Männer warten, kurzerhand um. Und das beeindruckt Kasua ziemlich. Und sie sagt halt, wow, du bist echt ein cooles Mädchen, dass du das einfach so machst. Und ja, dann gehen sie zu einem Schrein. Und ja, da begegnen sie dann einem Teil dieser Familie, die halt später die Hochzeit abhalten wird. Und zwar ist das eben einmal die, ja, ich sag mal, die Braut, die es werden soll, die da vorm Schrein betet und wohl ziemlich unglücklich aussieht, so findet Heiji. Dann ist der Butler noch mit dabei, der sie begleitet hat. Und ja, da sie ja dann schon zusammen getroffen sind, begeben sie sich eben zu der Familie Morisono, wie sie heißen. Und ja, die wohnen halt in einem richtig schicken Anwesen. Und ja, da treffen dann so nach und nach die Gäste, die ja, Mitglieder der Familie ein. Dann treffen sie auch noch auf den Bediensteten der Familie, der heldenhaft eine Katze aus dem Baum rettet, weil das ist wohl die Katze von dem Oberhaupt der Familie. Die büxt immer mal wieder aus und er fängt die dann wohl wieder. Und ja, dann lernen sie so nach und nach die ganzen Familienmitglieder kennen. Und dann eben auch den Bräutigam, der der zukünftigen Einheirateten, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Und der verhält sich halt so ein bisschen, ja, ziemlich seltsam und irgendwie mag den auch keiner wirklich. Und naja, dann neigt sich der Abend sozusagen vor der Hochzeit dem Ende zu und dann wollen Kogoron ran und Conan gehen und Heiji ist schon ganz erleichtert, dass sich nie kein Fall ereignet hat, so wie im letzten Fall. Aber dann ertönt doch ein Schrei aus einem Zimmer, ein Fenster geht zu Bruch und als sie dann danach sehen, finden sie den Butler erstochen. Wurde er erstochen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er tot, liegt da in dem Raum, wurde anscheinend irgendwie, da ist noch eine Blutspur, er wurde da irgendwie wohl rübergeschleift oder so. Und ja, sie müssen die Tür erst aufbrechen, weil der Raum natürlich abgeschlossen war und stellen dann halt ziemlich schnell fest, es handelt sich um einen Mord in einem verschlossenen Zimmer. Und ja, dann wird sozusagen, gilt es zu ermitteln, was denn da passiert ist, wer der Täter ist. Und es kommen als Verdächtige natürlich nur die engeren Familienmitglieder in Frage, die sie halt schon kennengelernt haben, weil alle Bediensteten waren zur Tatzeit beim Essen in der Küche oder in einem Raum halt zusammen, also die haben alle einen Alibi und ja, dann geraten halt die anderen ins Visier, da geht es dann erstmal zu ermitteln, wie wurde überhaupt das Zimmer verschlossen und ja, dann wird natürlich Kommissar Megure hinzugezogen, der da die Ermittlungen dann anstellt und Heiji und Conan sind halt ebenfalls mit dabei und ja, so ermitteln sie dann im Prinzip gemeinsam die Geschehnisse, was denn mit dem verschlossenen Raum auf sich ist, wer denn der Täter ist und ja, am Ende dann auch noch so ein bisschen, wie die wahren Familienverhältnisse da so ein bisschen waren und die eigentlichen Hintergründe und ja, das ist dann sozusagen der zweite Fall, der hier ja, Platz gefunden hat in der Heiji und Kasua Selection, wo dann auch am Ende nochmal Kasua und Heiji aufeinandertreffen bei der Rückreise und da hat sich Ran dann noch was Raffiniertes einfallen lassen. Ob das natürlich dazu führt, dass die beiden zusammenkommen, verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ich fand den Fall eigentlich ganz gut. Also es gibt immer so Fälle, da geht es mir so, wenn ich die nochmal lese, dann erinnere ich mich direkt wieder an den Täter und erinnere mich auch wieder direkt an den Trick. Hier war das allerdings so, weil ich habe das irgendwie falsch im Gedächtnis abgespeichert, da ich spoilere jetzt einfach mal. Also ich habe gedacht, ja, der Butler ist der Täter. Sobald er aus dem Baum runtergesprungen war, war ich mir sicher, ja, doch, der ist doch abgeführt worden, das ist der Täter. Und den eigentlichen Plot-Twist danach habe ich schon wieder vergessen gehabt. Von daher bin ich dann, ich war felsenfest überzeugt, bin danach überrascht worden, wer denn da tatsächlich der Täter war. Interessant, dass mir da so mein Verstand nur einen Streich gespielt hat. Aber ansonsten so vom Kriminaltechnischen ist es ein super Fall. Also auch der Trick, wie dieser verschlossene Raum konstruiert wurde und so, oder vermeintlich verschlossene Raum. Das war wirklich, ist wirklich cool. Also da so gesehen ist der Fall super. Ob das jetzt auch mit Kasua und Heiji, ob da jetzt Liebe so, oder die Beziehung so eine enge Rolle spielt, weiß ich nicht. Du hast es erwähnt, am Ende diese eine Szene halt so, das bleibt da einem vielleicht so ein bisschen im Gedächtnis und ich finde es auch cool, dass das nochmal so eine Anknüpfung ist zu vorher. Ja, aber ich bin mir da so ein bisschen unsicher, ob das so gewichtig ist. Aber das kann man sicherlich auch anders sehen. Wie seht ihr es denn? Da würde ich dir zustimmen. Also abgesehen von der Neckerei am Anfang und diese Szene am Ende, wird ja hier mit Heiji und Kasua eigentlich nicht so viel gemacht. Der Fall ist, eigentlich wird hier viel mehr gemacht, die Beziehung von Ran und Kasua weiterzubringen. Das hatte Olli ja auch in der Zusammenfassung erwähnt. Die beiden hängen ja auch ständig miteinander jetzt rum, weil Heiji ist halt die ganze Zeit mit Kon unterwegs, den Fall lösen und so. Und deswegen, ja. Also es ist schön, dass Bezug genommen wurde, aber wie wir später in dieser Sonderband noch sehen, ist darauf achten sie auch nicht immer. Also das wäre auch nicht unbedingt nötig gewesen. Als Fall an sich finde ich ihn toll, ist ein Klassiker, natürlich auch so ein RTL2-Klassiker. Ich glaube, da werden viele Erinnerungen dran haben. Aber und für mich als Run-Fan ist das natürlich hier auch ein sehr starker Moment für sie, mit diesem da umziehen. Dass sich einfach so zeigt, wie spontan und wie unkompliziert Ran dann ist und auf die Gefühle anderer Rücksicht nimmt. Das ist toll, aber das ist ja hier keine Ran-Selection. Und ja, deswegen finde ich auch so toller Fall. Allerdings sind viele Fälle mit Heiji toll und deswegen ist das so ein Fall, wo ich eher sagen würde, den hätte man eigentlich auch so in dieses Fallregister packen können. Und wir werden noch ein paar Fälle in den Fallregistern sehen, die es vielleicht eher in diesem Band verdient hätten. Und deswegen würde ich sagen, der Fall hier, auch wenn er toll ist, hätte vielleicht nicht unbedingt in eine Heiji und Kasua Selection reingemusst. Ich weiß nicht, ich habe das tatsächlich gar nicht gedacht, aber vermutlich habe ich da nicht so extrem verglichen, vielleicht auch einfach. Für mich war es halt einfach diese Kontinuität zum Fall davor, die dem Ganzen einen roten Faden gegeben hat. Und das fand ich war irgendwie gut und war angenehm zu lesen. Und das hat für mich das Ganze überwogen. Und deswegen fand ich, dass der Fall gut reingepasst hat. Aber wenn ihr das jetzt so sagt mit den, wenn es Bezug nimmt auf die Kasua-Heiji-Interaktion, dann stimmt es. Das ist eigentlich eher eine Kasua-Rang-Intermezzo quasi an der Stelle. Das ist schon richtig. Dennoch fand ich, dass der Fall irgendwie reingepasst hat von, wie gesagt, von der Kontinuität her. Ja, und hat mir eigentlich gut gefallen. Ich hatte das so gesehen wie Johannes und Lasse, auch eher, dass der Fall ja relativ Kasua und ranlastig ist. Und ich hatte, als ich den gelesen hatte, auch so ein bisschen verglichen mit der Serienmörder von Osaka, wieder so unter dem Thema Eifersucht und wie viel bedeutet Heiji Kasua und umgekehrt. Und da hat der halt ein bisschen weniger Content zu bieten als der Serienmörder von Osaka. Deshalb finde ich, ja, es ist in Ordnung, dass er hier in dem Sonderband drin ist. Er ist allerdings nicht so wie der erste Fall, Debütfall von Kasua, ein Muss. Ja, also ich fand den Fall hier gut, dass er hier drinne war. Also klar habt ihr natürlich gesagt, es geht mehr um Kasua und Ran, aber gerade halt in Bezug darauf, dass wir ja auch die Kasua Selection haben. Also Kasua hat ja keinen eigenen Band und es geht ja so ein bisschen auch um sie und deswegen finde ich das, also den Fall hier sehr gut halt gewählt, weil hier eben sozusagen der Umbruch in der Freundschaft zwischen Kasua und Ran halt stattfindet, weil sie ja am Anfang, wie ich schon gesagt habe, immer noch eher schlecht auf sie zu sprechen kommt und sie eigentlich gar nicht mag und dadurch, durch diese Aktion dann da im Auto, sie dann sozusagen in Ran anfängt, eine gute Freundin zu sehen und sie dann ja auch zusammenwachsen. Und deswegen fand ich, war der Fall hier sehr gut. Er hat auch gut an den Serienmörder halt angeknüpft mit der Thematik, mit dem Pärchenlook. Kasu hatte dann auch ein Panel, wo sie das nochmal dann erwähnt hatte, dann was ja auch dann mit dem Anhänger zu tun hatte, den die beiden aus dem Haus dann da getragen haben. Und dann nochmal am Ende kam wieder das Thema Pärchenlook auf. Und ja, also ich fand, der Fall hat hier gut reingepasst. Mir war das persönlich wichtig, dass man eben auch die Beziehung von Kasua ihr jetzt nicht nur zu Heiji zeigt, sondern eben auch, wie sich die Beziehung zu Ran halt ändert. Und deswegen fand ich, hat das hier auch in Bezug auf den vorigen Fall hier sehr gut mit reingepasst. Ich hätte hier an diesem Punkt einen Alternativvorschlag. Das passt nämlich gerade ganz gut, denn wir haben jetzt viel darüber geredet, dass es gut, dass das so an den vorherigen Fall anknüpft. Und im nächsten Fall, den wir jetzt haben, Geheimnis in Osaka, um da ein bisschen vorzugreifen, wird ja auch auf einen vorherigen Fall verwiesen, was dann ja aber komplett ignoriert wird, weil dieser Fall ist nicht im Band drin. Das heißt, man hätte hier da den Anschluss machen können. Und der Fall, um den es mir geht, ist der Fall der Sireneninsel, beziehungsweise der Meerjungfraueninsel, wo ja der hier nur in dem Fallregister ist, zu dem wir gleich noch kommen, der aber nicht im Sonderband enthalten ist und ja einen extrem wichtigen Heiji und Kasua-Moment beinhaltet, nämlich den Moment, wo sie da an der Klippe runterhängen und Kasua sticht Heiji in die Hand mit dem Pfeil. Und ich hätte es besser gefunden persönlich, wenn man Mord in einem geschlossenen Zimmer rausgelassen hätte und hier stattdessen den Fall der Meerjungfraueninsel beinhaltet hätte, weil es wesentlich mehr mit Heiji und Kasua zu tun hat, weil dieser Fall sonst nicht drin wäre und weil man dann auch den Anschluss zu einem nächsten Fall hat. Ich meine, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, da ist sich der Sondermann selbst nicht sicher. Da schwanken die immer hin und her. Aber ich finde, hier als Fall 2 hätte ich lieber den Fall um die Meerjungfraueninsel gesehen. Weißt du, wie viele Kapitel der Fall hat? Also hätte das irgendwie... Der hat 5, also eins mehr. Okay, ja. Nee, ich habe tatsächlich auch daran gedacht, dass man den Fall, den hätte ich mir sogar wahrscheinlich sogar gewünscht, dass er noch mit drin ist, tatsächlich. Und wenn man dann den halt in Fall 3, wo wir gleich noch zu kommen, wenn man das halt liest, wird man ja nochmal drauf gestoßen und dann denke ich mir so, ja, das hätte man reinnehmen können, weil wie du sagtest, so, ne, natürlich hat man jetzt von dem einen Fall 1 auf 2 hat man irgendwie einen Anknüpfungspunkt mit diesen gestreiften Klamotten und so, aber man hat jetzt natürlich, hätte dann natürlich auch so gesehen dann jetzt noch einen Anknüpfungspunkt zu Fall 3 gehabt, hätte man da jetzt stattdessen den Sirenenfall reingenommen. Also das wäre auch irgendwie, denke ich, möglich gewesen und ich halte das auch für einen extrem wichtigen Punkt, also dass Heiji nicht losgelassen hat, ja, also das ist enorm wichtig und zeigt ja auch die starke Verbindung zwischen den beiden, also das ist irgendwie was gewesen und es ist ein super Fall, den ich mir auch irgendwie, wo ich gedacht hätte, ja, der könnte hier auch gut rein oder hätte gut reingepasst und da vielleicht auch reingemusst. Wie häufig kam der schon in dem Sonderband vor? Wissen wir das ungefähr? Ich glaube, bei der Danger Edition oder wie die hieß, war der, glaube ich, auch dabei, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also in mindestens einer war er drin. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob die darauf achten. Ich glaube tatsächlich nicht. Bin mir aber nicht sicher. Wenn die darauf achten, wäre das natürlich vielleicht ein Grund, warum der nicht auftaucht im Vergleich zu dem anderen. Also es gibt immer mal wieder Sonderbände, also es sind immer mal Fälle in verschiedenen Sonderbänden abgedruckt. Ich meine auch innerhalb der japanischen. Mhm. Aber wir haben jetzt mittlerweile so viele Sonderbände, ich kriege das nicht mehr deswegen, ganz zusammen. Aber so Double Face Edition und so weiter, das hat, glaube ich, auch noch ein paar Sachen abgedeckt, die schon in anderen Sonderbänden drin waren. Ja, ich habe es gerade nachgeguckt, in Dead or Alive war der einmal drin. Okay. Okay, gut, das ist dann... Aber die japanischen Sonderbände haben sich schon öfters gedoppelt. Also ja, deswegen, also dann gibt es da keinen Grund gegen, okay. Und Dead or Alive kam in Japan nach der Heiji und Kasua Selection raus. Okay. Also die Heiji und Kasua Selection wäre dann das erste Mal gewesen. Und da haben sie es nicht reingepackt damals? Okay, finde ich krass. Okay. Das ist doch zum Heulen, Anspielung auf den Titel der Serie. Naja. Boah, wow. Ja gut, also schön wäre der Fall der Sirene definitiv in dem Band gewesen, weil Heiji und Kasua da wirklich in Lebensgefahr schweben. Nur wir haben ja dann in Fall 4 schon einen Fall, in dem sie beide in Lebensgefahr schweben. Und ich denke tatsächlich, dass der Bikuni-Fall zugunsten von eben Fall 4 dann rausgeflogen ist, weil die Japaner sich da garantiert gut überlegt haben, welche Fälle kommen in die Edition rein, welche müssen wir dafür draußen vorlassen. Und ja, schade, dass der Fall der Sirene darunter leiden musste. Aber dafür haben wir ja immerhin eine andere Situation, in der beide ja auf der Schwelle zum Tod stehen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe den Fall der Sirene echt vermisst. Und als das hier dann aufkam, wo Heiji das erwähnt, da kam mir direkt so in den Sinn, ja, da war doch dieser Fall. Wo ist der eigentlich? Weil der hat ja nun wirklich, also dieser Moment, wo sie da über der Klippe hängen und so, das ist, finde ich, einer der stärksten Momente, die die beiden zusammen haben. Und das wäre eigentlich für mich auch so ein Grund gewesen, diesen Fall mit reinzunehmen. Tja, aber das haben sich die Japaner scheinbar anders überlegt. Und so kommen wir jetzt ohne den Zusammenhang, ohne die Anknüpfung, muss natürlich auch nicht sein. Also, wenn man sich die vorigen Sonderbände anliest, auf die Verknüpfung wird auch nicht immer geachtet, aber hier hatten wir sie ja bis jetzt immer. Und jetzt wird das so ein bisschen gebrochen und wir kommen zu Fall 3, Geheimnisse in Osaka, nicht verwirrt sein. Geheimnisse in Osaka, das war doch hier zwei Fälle eigentlich im Anime und deswegen haben diese beiden Manga-Fälle auch beide denselben Namen. Es handelt sich hierbei aber um den ersten Fall in dieser Kette, nämlich den beim Kendo-Turnier. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Johannes etwas. Ja, genau. In Osaka findet ein Kendo-Turnier statt und ja, Heijis Oberschule kämpft dort. Heiji ist selbst Kapitän. Als Zuschauer ist Kasua natürlich dabei und auch sehr schön. Heijis Mutter ist auch da als Zuschauerin. Und ja, während dann seine Mannschaft so ein bisschen kämpft, vermisst Kasua irgendwie Heiji und sagt: Na, wo ist er denn? Und der hat sich kurzerhand auf die Männertoilette geschlichen und telefoniert gerade mit Conan, denn Conan, Kogoro und Ran befinden sich gerade auf dem Weg nach Osaka. Und genau, da reden sie so ein bisschen. Das Telefonat wird dann aber mehr oder weniger beendet durch Kasua, die auch auf der Männertoilette ist und auf der Suche nach Heiji ist. Gibt's, das finde ich einen ganz coolen Moment, ehrlich gesagt. Und ja, dann stellt sie so ein bisschen zur Rede, warum er nicht kommt. Heijis Rivale Okita wird hier erwähnt. Und auch kurz darauf, ja, was wir eben schon besprochen hatten, die Wunde auf dem Handrücken von Heiji, wo er sagt, die macht ihm noch ein bisschen zu schaffen. Und ja, während sie sich da so ein bisschen unterhalten, Heiji und Kasua, bekommen sie einen Streit mit. Da sind ein paar Studenten, ja, die sich streiten, weil einer sturzbetrunken zum Turnier erschienen ist, der dort auch kämpfen sollte mit seinem Kendo-Team. Und seine Teamkollegen sind darüber nicht so begeistert. Er sagt dann: Ja, habe meinen Job verloren, da kann ich mich halt volllaufen lassen. Und droht dann auch noch eine Geschichte von damals nochmal irgendwie aufzubringen und allen mitzuteilen. Und da sind die anderen schon wieder irgendwie ziemlich angepisst. Aber gut, die Situation wird irgendwie, ja, ich sag mal, ein Stück weit entschärft, beziehungsweise jeder geht so seine Wege. Und es geht dann so ein bisschen weiter im Turnier, aber Heiji bekommt dann mit, dass dieser Besowski, sag ich jetzt mal, dass der wohl verschwunden ist. Und dann haben sie ihn dann auf der, ja, haben die Studenten sind dann ein bisschen auf der Suche nach dem und finden ihn im Geräteraum mit ja, Blut überströmt und mit einem Katana bei sich liegen. Und ja, als dann ein Teamkollege dem Mannschaftskapitän Bescheid sagt, dass sie den Kollegen da tot aufgefunden haben quasi, geht Heiji mit, gucken in diesem Geräteraum und ja, die Leiche ist nicht mehr da. Und die stellen sich dann natürlich die Frage, wo ist das? Und wollen auf die Suche gehen irgendwie. Aber dann kommen dann zwei Damen und sagen: Ja, wir haben einen Anruf bekommen. Der ist wohl angeblich bei den Duschen, beim Schwimmbad. Sie gehen dahin und finden dort die blutüberströmte Leiche. Beziehungsweise das Blut ist schon ein bisschen verwaschen, weil die Dusche an ist. Aber das Schwert ist da. Und dann stellt sich natürlich die Frage, oder Heiji stellt sich natürlich die Frage: Ja, wo zum Teufel, oder wie zum Teufel ist die Leiche dahin gekommen? Draußen waren überall ja, Schüler, die das hätten sehen müssen, Zeugen. Er entscheidet sich bewusst, weil Kasua so ein bisschen stichelt, nicht dazu, Conan anzurufen und mit ihm zu sprechen. Und ja, Heiji entscheidet sich dann kurzerhand dazu, bei der Aufklärung des Mordfalls zu helfen. Und in Verdacht geraten natürlich irgendwie auch die Studienkollegen von dem Mordopfer, also seine Teamkameraden. Und Heiji versucht aufzuklären, was denn damals passiert ist und wie die Leiche verschafft worden sein könnte und ja, warum denn der Täter das gemacht haben könnte. Steht ein bisschen unter Zeitdruck. Er hat sich selbst das Zeitlimit gesetzt, zu sagen, ja, bevor Conan, Kogoro und Ran da sind, will er den Fall gelöst haben und dann pünktlich im Finale kämpfen. Das ja, wird allerdings nicht mehr passieren. Heiji kann dann im Geräteraum den Täter sozusagen stellen und es gibt einen ja, Showdown, einen Kampf mit ihm. Und ja, am Ende stoßt dann noch Conan und Kasua wieder dazu und Heijis Mutter fragt sich, wann denn eigentlich Heiji kämpfen wird. Also im Großen und Ganzen der Fall. Und ich würde euch einfach fragen, wie findet ihr den Fall? Ich finde ihn ziemlich gut. Also auch jetzt, wenn man nochmal so drüber liest, da sind so viele schöne Dinge drin. Und gerade wenn man Kasu und Heiji Selection liest, finde ich es immer ganz gut, wenn so ein bisschen auch der Charakterzug der im Fokus stehenden Charaktere hervorkommt. Und das war gerade in dem Fall der Fall. Also zum einen sieht man, wie sehr Heiji das Detektiv sein mag, dass er das auch stellenweise über das, also dass es auf jeden Fall über das Kendo stellt. Und auf der anderen Seite sieht man Kasua, wie sie alle anfeuert, die Mannschaft da unterstützt. Und das finde ich sind sehr nette Nebensachen, mal abgesehen von dem gegenseitigen Necken und Ärgern. Was pa passiert anders als in den Fällen davor? Gibt es also wirklich viele Interaktionen zwischen Heiji und Kasua und deswegen passt der Fall aus meinen Augen auf jeden Fall wunderbar in die Selection. Und dazu kommt noch, dass der Fall selber auch spannend ist und sehr viele witzige Elemente besitzt. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ja, da würde ich mich anschließen, eben aus genannten Punkten. Also Kasua ist hier ja wirklich als unterstützendes Teammitglied immer präsent und dabei. Und Heiji kümmert sich so ein bisschen um den Fall und sie supportet da so das Kendo-Team. Und dann gibt es Szenen zwischen den beiden, auch eben die besagte Stelle mit dem Handrücken, was ja eben auf die wichtige Stelle auf der Bikuni-Insel anspielt, wo wir eben schon kurz drüber gesprochen haben. Und ja, das finde ich sehr schön und auch dann so die Interaktion und der beiden und auch so, dass man auch hier so ein bisschen sieht, das Verhältnis so zwischen den beiden in den verschiedensten Situationen. Zum einen, als dann Heiji eben nicht Shinichi oder Conan davon erzählt, wo ja dann Kasua zu ihm sagt, boah, ist doch super, wenn der Kudo den Fall hier löst, dann kannst du dich voll und ganz auf Kendo konzentrieren. Und er dann so denkt, nee, ich kann das auch selber, lass mich, ich mach das. Oder dann auch später, wo ja dann Heiji sich dem Fall lösen verschrieben hat und Kasua ihn dann schon so ein bisschen abgeschrieben hat, sagen wir mal. Und dann feuert sie die Leute da auf der Tribüne an und die Jungs holen da einen Sieg und sie sagt so, ja, richtig gut, wir brauchen Heiji gar nicht. Dann dreht sie sich um und sieht, wie Okita den Gegner da in einem Schlag irgendwie platt macht. Und dann denkt sie, oh mein Gott, wir brauchen Heiji doch und rennt sofort los, um ihn irgendwie zu holen. Also, das finde ich, ist ein sehr schöner Fall, gehört absolut hier in die Heiji und Kasua Selection. Und der Fall selber ist natürlich auch mit sehr spannend und ja. Auf jeden Fall super, dass er hier seinen Platz gefunden hat. Ja, was ich noch anmerken möchte bei dem Fall ist, dass mir besonders gut gefällt an dem Fall, dass Heiji hier ja mal alleine tätig ist, sozusagen. Also Conan kommt ja wirklich nur im letzten Kapitel nochmal dazu, dort aber auch nur kriegt er die Sachen nochmal gesagt, kann das zwar dann auch alles so aus den Erzählungen schlussfolgern, aber im Endeffekt so, der Täter ist dann schon gestellt. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man hier mal sieht, wie Heiji alleine so arbeitet und dass hier wirklich der Fokus auch so auf die Beziehung von den zwei so ein Stück ja doch schon gerückt ist und mir gefällt immer, Da sieht man auch mal, finde ich persönlich, so ein bisschen die Unterschiede, so in der Beziehung zwischen Ran und Shinichi und vielleicht Kasua und Heiji, weil ich persönlich glaube jetzt eher nicht, dass Ran sich irgendwie auf der Suche nach Shinichi auf die Jungstoilette begeben hätte und dann sich da oben rüber beugt und dann nochmal Shinichi mit einem Eimer irgendwie abwirft oder sowas und so nach dem Motto, du Spacko, du hast ein Turnier, kämpf mal gefälligst und der dann sagt, nee, nee, ich ruhe mich nur aus. Also da merkt man, finde ich, so ein bisschen dieses Grobe, was, oder ja, ein Stück weit grobe, was die Osaka-Mentalität so ein bisschen ausmacht. Das finde ich ganz cool, dass es hier so eine Beziehung so ein bisschen im Ton ein bisschen unterschiedlich ist im Vergleich zu der Beziehung zwischen Ran und Shinichi. Deswegen, also das gefällt mir hier sehr gut. Vor allem, dass hier wirklich mal ein Kapitel ist, wo halt Conan aka Shinichi nicht eine große Rolle spielt und sie vielleicht nicht zusammen den Fall aufklären, sondern dass es hier einfach mal anders ist. Ja, das finde ich einen großen Pluspunkt an dem Fall. Ja. Wie bei nicht Geheimnis in Osaka, der Serienmörder von Osaka, behaupte ich jetzt, dass Geheimnis in Osaka ein Standardfall ist, der wirklich sehr stark ist. Und wie ihr schon gesagt habt, der hat definitiv seine Berechtigung hier in dem Band. Alleine schon, weil auch eine schöne Gemeinsamkeit gezeigt wird zwischen Kasua und Heiji, nämlich dass beide Feuer und Flamme für Kendo sind. Heiji Kendo praktizierend und Kasua, die ihn da tatkräftig anfeuert und unterstützt. Natürlich kann jetzt hier auch diskutiert werden, hätte es ein anderer Fall auch getan. Zum Beispiel wird ja im Fallregister auch 1 auch, wer gewinnt den Krimi-Wettstreit vorgestellt. Bei dem tragen Heiji und Kasua ihr gemeinsames Detektivduell aus, bei dem es ja darum geht, gehen sie in die Takarazuka-Revue oder gehen sie ins Koshien-Stadion. Doch ich denke, Geheimnis in Osaka wiegt einfach noch ein bisschen schwerer und hat einfach noch ein Stück weit die Nase vorne, wenn es um die Auswahl für den Sonderband geht. Ich glaube, da hätte man wieder, also das wäre natürlich jetzt kein Argument, weil der Fall ist drin, aber da sind wir dann wieder so in diesem Mord in einem geschlossenen Raum, weil ja in dem Fall mit dem Krimi-Wettstreit Heiji in einem Team mit Con ist und die ermitteln dann und Ran ist mit Kasua in einem Team und die ermitteln dann so separat und da ist es dann auch wieder nur so am Anfang und am Ende. Also ich meine, wie gesagt, Mord in einem geschlossenen Zimmer ist drin, deswegen ist das kein Argument dagegen, aber jetzt so von dem, was wir hier bisher besprochen haben, würde er, glaube ich, auch eher da reinfallen. Und hier, wo Heiji und Kasua ein bisschen mehr zusammen zu tun haben, ist das, glaube ich, dann in der Tat wirklich besser. Dann gucken wir uns kurz das Fallregister an, wo ganz viele verschiedene Fälle von Heiji vorgestellt werden. Unter anderem auch der zweite Teil von Geheimnis in Osaka, beziehungsweise der Fall rund um das Schloss. Der kurze Anruf im Fall mit Nintaro Shinmei, dann der Luxusliner, Rache verjährt nicht, die Spinnenkönigin, Mord in der ersten Reihe, der erste Fall mit Shizuka und dann eben die Meerjungfraueninsel, Pfeil der Sirene, die drei Ks von Osaka, dann aus irgendeinem Grund der Bombenlegerfall im Shinkansen, wo Heiji und Kasu im ersten Kapitel kurz vorkommen. Also man ist hier sehr, sehr, sehr genau. Der Fall mit Jody, wo Heiji Kasua versetzt, der wäre nicht so romantisch gewesen. Der Fall in Okinawa, ja, auch nicht so viel. Der Fall, der eigentlich erst nach dem Fall kommt, den wir jetzt haben, mit dem roten Pferd, da sind wir noch nicht. Die Wermutkonfrontation, Koshien. Wie gesagt, den Jens gerade eben schon angesprochen hat, den Krimi-Wettstreit, der ja vor Koshien stattfindet. Und dann noch Heiji und Connens detektivische Magie, den wir bald bei den neuen Folgen in Staffel 6 sehen werden. Die ja jetzt, wenn ihr den Podcast pünktlich am Sonntag heute Morgen starten, also da könnt ihr gerne mal reingucken und dann die detektivische Magie, wenn sie jetzt schon hier in diesem Fall nicht drin ist, obwohl sie auch eigentlich ein, ja, ganz nettes Element von Heiji und Kasua hat, weil Heiji ist ziemlich eifersüchtig in dem Fall. Wenn sie schon hier nicht in der Collection mit drin ist, dann könnt ihr sie bald bei ProSiebenMax sehen. Und wie gesagt, der Fall mit dem roten Pferd hat schon ein bisschen vorgegriffen, weil wir haben jetzt hier in dem Sonderband den Prolog quasi, den Prologfall, der Fall, der davor spielt, zu diesem Fall, nämlich Heiji Hattori in Lebensgefahr. Und zu diesem Fall erzählt uns jetzt Olli nochmal etwas. Ja, genau. Der Fall ist mir auch noch gut in Erinnerung geblieben von ProSiebenMax, wo wir es gerade schon erwähnt haben. Und ja, Da lief der Fall auch schon mal und jetzt hier im Band. Und er beginnt ja quasi mit Heiji und Kasua ganz passend direkt in der lebensgefährlichen Situation, dass sie auf einem Dachboden sitzen, Rücken an Rücken miteinander gefesselt mit Handschellen und Heiji versucht, die mit irgendeiner Nadel irgendwie aufzubekommen, weil sie sich da wohl irgendwie befreien wollen, was aber nicht klappt. Und warum sind sie in dieser Situation, wird eben auch gesagt. Denn vor ihnen liegt ein Code aus Zahlen und Buchstaben. Und ja, diesen Code soll Heiji lösen. Andernfalls, ja, wird es ihnen schlecht ergehen, so wie ein ja, Freund, sag ich mal, von ihm, der da gerade ziemlich zusammengeschlagen und blutüberströmt abgelegt wird und anscheinend nicht mehr lebt. Und ja, Heiji tritt den Verbrechern aber todesmutig mit einem Grinsen im Gesicht entgegen und sagt, er hätte ja da noch einen mächtigen Verbündeten in der Hinterhand, an den er denkt. Das ist natürlich Conan bzw. Shinichi. Und dorthin wechselt die Szene dann auch, nämlich in die Detektei Mori, wo Kasua eben Heiji und woran Heiji und Kasua schon vermisst, weil die beiden wollten sie wohl besuchen kommen und es ist so ziemlich spät und ja, die sind halt immer noch nicht da und sie wissen halt nicht warum. Und dann erklärt Kogoro wohl noch, ja, die wollten ja vorher noch irgendwo anders hin, den Mann namens Kusukawa besuchen, der wohl mal bei der Polizei gearbeitet hat, den wollten sie wohl besuchen. Und ja, dann erinnert sich Kogoro auch an den Mann, weil der ja auch mal bei der Polizei war. Und ja, dann beginnt sozusagen die Suche nach diesem Mann, weil sie sich bei dann so denken, ach ja, wenn die da sind, dann gehen wir doch einfach zu ihm hin und wissen aber nicht genau, wo der wohnt. Also ja, lassen die sozusagen entsprechend die Kontakte spielen und versuchen eben diesen Kusukawa aufzuspüren, indem sie bei seiner Arbeit anrufen und dann sich entsprechend, ja, wie so dann die Adresse geben lassen und dann gehen sie zu dem Mann hin, der aber eben nicht zu Hause ist, also sind auch Heiji und Kasua nicht mehr dort, aber Conan entdeckt dann Hinweise, dass die wohl da waren und ja, dann betreten sie die Wohnung, weil der Kusukawa wohl so ein bisschen, ja, Vorkehrungen getroffen hatte gegen Einbrecher und dann sehen sie sich so ein bisschen in der Wohnung um, finden dann da einen entsprechenden Hinweis auf einem Notizzettel und ja, so folgen sie dann entsprechend dieser Spur, um eben Heiji und Kasua zu finden und landen dann auch tatsächlich bei besagtem Haus, was einer Anwältin gehört, wo eben Heiji und Kasua oben auf dem Dachboden sind, was aber die drei aus Tokio natürlich nicht wissen. Aber Heiji bekommt das natürlich mit, dass die beiden da unten stehen und will dann so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, was die Situation für die beiden nicht unbedingt besser macht. Aber ja, dann gedenkt er halt irgendwie, oh, das klappt dann halt irgendwie plötzlich, taucht Conan dann doch nochmal da vorne auf, konfrontiert die Anwältin so mit ein paar Merkwürdigkeiten, aber sie hat dann da so ein paar Ausreden, um Conan wieder wegzuschicken. Und ja, dann gehen die beiden dann doch wieder ihrer Wege. Aber Heiji hat sich dann natürlich was überlegt und sagt, ja, bei dem Code hier, da kann doch der Meisterdetektiv Kogoro Mori helfen. Und dann, ja, darf Heiji sozusagen die kontaktieren, wird natürlich streng überwacht, dass er nichts Falsches sagt und dann erzählt er eben so ein bisschen von der Situation, dass er diesen Kusukawa da besucht hat und dass es diesen Code gibt und den soll er für ihn knacken und so weiter und so fort. Und dann erhält Kogoro quasi auch diesen Code und dann kann Conan vor Ort da sich auch Gedanken über den Code machen und Heiji macht sich seinerseits auch Gedanken über den Code. Dann, ja, kommt noch raus, dass dieser Kusukawa, den sie da ja abgelegt hatten und übel zugerichtet haben, dass der eben doch nicht tot ist, sondern nur übel zugerichtet wurde. Und ja, dann kann Heiji den Code sozusagen durchschauen und ja, will dann sozusagen mit Hilfe des Kusukawas ein riskantes Spiel, sagen wir mal, spielen, um eben aus seiner Situation da zu entkommen, um dann am Ende mit Conan und Kogoro und Ran zusammenzutreffen und ja, begibt sich sozusagen mit dieser Anwältin, die ja der Boss der ganzen Organisation oder des Komplottes oder was auch immer ist, dann sozusagen auf den Weg macht er sich, weil er sagt, er hat den Code durchschaut und dann, ja, will er ihr sozusagen dabei helfen, ans Ziel zu kommen, aber gleichzeitig seine Falle zuschnappen zu lassen. Und ob das alles passiert, das würde ich sagen, lest ihr am besten selber oder wir besprechen es jetzt gleich noch, ich weiß es noch nicht. Ja, für mich tatsächlich ein Fall, der hier unbedingt reingehört. Also das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass Kasua und Heiji hier eng aneinander gekettet sind, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Handschellen verbunden, was ja auch wieder eine ganz lustige, ein lustiger Hintergrund ist mit der Geschichte damals und dem Glücksbringer, wo sie sich ja damals auch in der Handschelle zusammen angekettet waren und zusammen aufs Klo mussten, als sie Kinder waren. Ja, sind sie jetzt hier wieder aneinander gekettet, diesmal allerdings nicht in einer harmlosen Umgebung zu Hause, irgendwo mit den Handschellen des Vaters gespielt, sondern wirklich in Lebensgefahr. Und ja, da kommt es, wie gesagt, auch dann wirklich zu dramatischen Momenten, wo dann die Pistole auf den Kopf gehalten wird und wo man nicht weiß, ja, ist jetzt dieser bekannte Detektiv von Kasua und Heiji, ist der jetzt tot oder nicht? Und dann, der war nur bewusstlos und lebt doch noch, aber ja, keine Ahnung. Also man muss halt höllisch aufpassen, dass man da, also drei Geiseln braucht man nicht, ne? reichen auch zwei zur Not noch und den Codeschreiber selbst hat man auch. Also das war wirklich brenzlig zwischendrin und hat mir auf jeden Fall super gut gefallen und ich glaube wirklich, der muss hier rein. Natürlich diese Situation, ich muss dir noch unbedingt etwas ganz Wichtiges sagen und so und am Ende dann diese Auflösung, was Heiji denn dann zu Kasua sagt. Also das ist wieder so ein bisschen... Damals fand ich das noch witzig, so nach gefühlt 100 Fällen, wo das immer so läuft nach diesem Schema, muss ich sagen, finde ich es mittlerweile ein bisschen langweilig, aber damals war das noch nicht so, da konnte man sich das immer noch so ganz gut angucken, so in puncto, also das bezieht sich jetzt so in puncto auf Liebesgeständnis und so weiter, wann das kommt oder nicht, also aber trotzdem wirklich ein schöner Fall und muss auf jeden Fall hier rein. Wobei man da natürlich sagen muss, hier wusste Heiji ja noch gar nicht, dass er in Kasua verliebt ist. Dazu kommen wir erst später im Sonderband. Ja. Aber ja, wie diese Szene aufgebaut ist, ist natürlich sehr typisch. Und man könnte denken, dass Heiji hier schon weiß, dass er in Kasua verliebt ist, aber er ist eben der wesentlich Schlechtere, wenn es um Romantik geht im Vergleich zu Shinichi. Deswegen ist er hier noch nicht ganz auf den Hund gekommen. Ja, also an der Stelle, ich finde, der Fall gehört auf jeden Fall rein. Es ist spannend gewesen, das zu lesen. Dieses Rätselraten und diese Interaktion immerhin, Wechsel zu Conan und dann zurück zu den beiden, das ist schon cool zu lesen. Und man muss auch ganz klar sagen, so eine Heiji und Kasua Selection mit so viel Heiji und Kasua Content, wenn der da nicht dabei ist, dann ja, weiß ich nicht, so viele andere Fälle, in denen die beiden wirklich so konstant immer zusammen in einer Szene auftauchen, gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Dementsprechend passt er auf jeden Fall gut rein und ja, zu diesen abgebrochenen quasi beinahe Liebesgeständnissen, ja, das ist halt, auf die Dauer wird es halt schwierig, so wie Johannes gesagt hat. Aber das ist jetzt wirklich nur beim wiederholten Lesen so, ne? Also das ist halt so, weil man merkt halt, vielleicht diente dieser Fall als Blaupause für die ganzen anderen Fälle, die dann noch kamen. Und ich meine jetzt wirklich nur bezogen auf dieses Schema, von wegen, ja, ich muss dir jetzt noch unbedingt, oder ich will dir was sagen, oder ich muss dir was sagen. Und dann, ja, wird es dann am Ende wieder mit so einem Gag aufgelöst. Und dieses Schema, das haben wir halt dann sehr häufig. Und wenn man dann jetzt solche Fälle nochmal liest, so, dann ist der Gag halt schon zu verbraucht, um da jetzt noch, keine Ahnung, drüber zu lachen. Aber ich weiß, früher, als ich das gelesen habe, da war das auf jeden Fall noch ganz witzig. Deswegen, das will ich jetzt im Fall nicht irgendwie groß ankreiden. Und natürlich ist es auch schön, dass der Fall, wo Gusha Aoyama den guten alten, ach, man könnte denken, die beiden machen noch ein bisschen was anderes, was ein bisschen intimer ist als Handschellen öffnen am Anfang, so wie das ja geframed ist. Den guten alten Gag hat er ja damals auch schon bei Magic Kaito gemacht, falls man sich erinnert, am Anfang mit der Weihnachtsparty. Aber in beiden Fällen war es dann da ja doch nicht so intim. Dafür wurde dieser Fall auf ganz andere Weise sehr, sehr nah dran bei den beiden. Dann haben wir keine Fallregister, keine Sonderseiten vor dem nächsten Fall, was vielleicht, würde ich jetzt schon mal vorweg sagen, nicht unbedingt unangebracht gewesen wäre, dass man hier zumindest ein paar Fälle hat und dann noch so eine kleine Textbox mit Einleitungstexten, die uns darauf hinleitet, dass bei 3 Tage mit Hijihattori Teil 1 gleich am Anfang ein bisschen über Kir und Eske gesprochen wird. Da gibt es überhaupt keine Hinleitung für, wir werden einfach reingeworfen, bevor es dann an den Fall geht mit Heiji und Kasua. Und über den genauen Inhalt des Falls erzählt uns jetzt mal noch Johannes etwas. Ja, und zwar ist Hiji und Kasua ja, nach Tokio gekommen zur Kirschblütenschau und sie sind da mit Kokoro, Ran und Conin auf einem ja, Fest bei einem Tempel und ja, schauen sich da die Kirschblüten an, essen ein bisschen was. Ran und Kasua kaufen sich noch eine, ja, so eine Plastikwindmühle, so eigentlich für Kinder, aber gut, kaufen die sich auch und haben da so ein bisschen ihren Spaß mit und das wird dann später vielleicht auch nochmal relevant. Und es ist dann in der Tat so, wie Lasse vorhin schon gesagt hatte, eben bei der Einführung, Eske Hondo spielt eine Rolle. Wenn euch der Charakter nicht sagt, ist nicht so schlimm, müsst ihr euch auch nicht merken, spielt eigentlich auch für den, also für den Fall überhaupt keine Rolle und der Charakter für die Zukunft auch nicht so unbedingt. Rena vielleicht schon eher, die sollte man sich dann vielleicht merken. Ja, da geht es dann so ein bisschen um die Geschichte und dass Heiji da ein paar Nachforschungen anstellen soll. Aber wie gesagt, die genauen Hintergründe, die sind jetzt für den Fall nicht so relevant. Aber sie werden dann auch in dem Gespräch so ein Stück weit unterbrochen, denn ja, wie sagt man, der Tempeljünger kommt da und spricht Kokoro an und sagt, ja, das ist doch ein Wink des Himmels, dass ich sie hier treffe. Und da fragt er, ja, warum? Was ist denn los? Und dann hat er gesagt, so, ja, ich habe da bei uns im Tempel, im Gästehaus, da war eine Frau zu Gast und am nächsten Morgen, als ich sie holen wollte, ja, lag die dort, hat sich wohl selbst erstochen und lag dort auf den in dem Gästezimmer und er hatte dann den Priester geholt und die Polizei verständigt und ja, als sie zurückkam, war dort weder eine Leiche noch Blut. Und ja, das fand er natürlich total merkwürdig und hat gesagt, Kokoro, bitte gucken Sie doch mal, können Sie das nicht untersuchen? Und tatsächlich gehen sie hin, sprechen mit dem Priester des Tempels und sagen, na gut, wir können uns die Geschichte ja mal anschauen, das Zimmer, wenn Sie was sehen wollen. Und ja, das Zimmer ist mit Tatami-Matten ausgelegt. Die sind natürlich, könnt ihr euch schon denken, für den Fall sehr relevant zur Auflösung. Aber ja, Conan und Heiji gucken sich das an. Da gibt es noch so ein paar Statuen, die in dem Raum in der Ecke stehen. Und ja, sie können da aber jetzt irgendwie nichts groß finden. Es gibt kein Blut und ihnen fällt nichts groß auf. Sie wollen dann gehen. Und ja, als sie schon im Auto sitzen, klopft dann wieder der Tempeljünger und sagt, ja, hier lag schon wieder eine Frau, diesmal auf dem Rücken und Messer von oben reingesteckt, mitten im Zimmer. Und sie rennen wieder hin, machen die Tür auf und ja, sie entdecken dort nichts und niemanden. Und dann kommt dann der Priester noch dazu, sie versuchen dann irgendwie das aufzuklären und er sagt dann, naja, bildest dir das alles nur ein, damals war auch kein Gast da, ich habe damals nur nichts gesagt, als die Polizei da war, ich wollte dich nicht bloßstellen, so nach dem Motto. Und es kommen aber so ein paar Merkwürdigkeiten auf und Gon und Heiji bemerken dann zum Beispiel ein Ohrring und dass dann auf einmal Bierflecken und Brandflecken in den Tatami-Matten sind, die vorher offensichtlich nicht da waren. Und sie fragen sich dann schon so ein bisschen, naja, wie ist das denn jetzt alles so passiert? Und ja, dann ermitteln sie so ein bisschen die Hintergründe und ja, da gibt es eine ganz lustige Szene, wie Conan, Heiji und auch Kogoro auf die Lösung des Falls kommen. Kogoro nur vermeintlich. Er hatte da einen ganz absurden Trick, wie er sich gedacht hat, wie das passiert sein könnte, der aber natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also mit dass sich das ganze Haus gedreht haben soll, was aber auch irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, weil sie ja auch alle Zimmer untersucht haben, die in dem Haus waren. Also nur das Zimmer zu drehen, hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann Kogoro, naja, dann hast du es ja wohl doch eingebildet. Nee, aber Heiji und Conan können das anhand dieser Windmühlen, die Ran und Kasur gekauft haben, aufklären. Und ja, können dann am Ende dann mit dem Priester darüber sprechen, der dann sich auch geständig dazu einlässt und wie das dann mit den Tatami-Matten gemacht wurde. Das lest ihr am besten selber nach, wie der Trick vonstatten ging und was denn die Hintergründe waren. Ich finde, der Fall ist immer so ein bisschen tragisch da und also ist deswegen, wird er dadurch ganz, oder finde ich immer so noch relativ stark für diesen Hintergrund, für diesen Selbstmord, der es dann ja wohl tatsächlich war. Und genau, das ist endet auf jeden Fall sehr stark. Und wie fandet ihr denn den Fall? Der Fall ist natürlich rein falltechnisch extrem stark. Und wenn man natürlich den nächsten Fall drin haben will, dann ergibt das natürlich auch irgendwie Sinn, weil die hängen ja jetzt auch wieder sehr zusammen, so sehr, dass sie im Anime eben auch zusammen als ein Special gezeigt wurden. Ich muss aber mal wieder tatsächlich sagen, von der Heiji und Kasua Lastigkeit her ist das jetzt auch wieder nicht so der inhaltsreichste Fall. Wir haben natürlich dann so in der Mitte da diesen Moment mit den Windrädern, wo Heiji dann so auf Kasua zukommt und da das Windrad, und man könnte denken, ah, es ist so am Anfang, wie als Conan auf Ran gestarrt hat mit dem Windblatt und so ganz rot geworden ist und ganz verliebt geguckt hat, aber nein, Heiji geht es nur um den Fall, haha, und so, und am Ende haben wir das, wo er sie noch anbrüllt, lustig. Aber so, ja, jetzt Heiji und Kasua Selection mäßig nicht unbedingt der erste Fall, der mir einfallen würde. Das ist wieder ein Fall, den man auch gut rauslassen könnte, weil jetzt hier nicht so die Heiji und Kasua-Momente drin waren, finde ich. Auch wenn es ein starker Fall ist, den sie ja auch später für Film 15 wiederverwendet haben, mit dem, was der Mönch da am Ende sagt. Das sagt Conan dann ja auch so ein bisschen ähnlich zu den Detective Boys. Und das ist schon alles sehr stark, aber wie gesagt, Heiji und Kasua-mäßig, naja. Ja, da wäre ich auf deiner Seite. Also der Fall natürlich sehr schön vom Fall her. Und ja, aber ansonsten, was so Heiji und Kasua-Momente angeht, sind jetzt außer die entsprechenden Windmühlen-Panels nicht wirklich welche halt zu sehen. Sie sind am Anfang auf diesem Fest, da sind sie noch zusammen. Ja, aber dann ist die Szene ja eigentlich mehr so, dass sich die Jungs da in dem Tempel aufhalten und das alles untersuchen. Und die Mädchen sitzen eigentlich im Auto, weil denen das zu unheimlich ist. Und dann hat man irgendwie noch diese eine Szene, wo sie dann kurz rausgehen und die anderen dann holen wollen, aber dann kommt der unheimliche Wind und sie bleiben doch im Auto sitzen. Und damit wären die Momente zwischen Heiji und Kasua, außer dann am Ende, dieses eine da dann nochmal auch schon wieder abgefrühstückt. Also, ja, also der Fall ist gut. Da sage ich auch nichts gegen. Ich finde auch die Windmühlen-Panel, die sind sehr schön gemacht, gerade auch, weil sie sich halt so ähneln. Aber es ist halt nicht so viel Heiji und Kazuma-Momenten, wie jetzt beispielsweise in dem letzten Fall, wo sie in Lebensgefahr waren, oder da in dem Kendo-Turnier, wo sie ja wirklich wesentlich häufiger auch präsent waren. Also hier sind die Panel von Heiji und Kazuma eher weniger. Also ja, da wäre dann die Frage, ob man, ja, man lässt ihn halt drinnen wegen der, was Lasse halt gesagt hatte, wegen dem Zusammenhang zum nächsten Fall oder so. Aber hier wäre dann jetzt für mich so die Frage, ob der Fall, den wir jetzt hier haben, ob der Bikuni-Fall da nicht besser gewesen wäre und so von den Momenten her. Und ja, also, ne, alles bisschen schwierig. Also ich sehe auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, warum man braucht den halt nur gefühlt, weil der Titel halt 3 Tage mit Heiji Hattori Teil 2 wäre, sonst von dem nächsten Fall. und das vielleicht Leser irritieren könnte. Aber da könnte man jetzt auch so eine Einführung machen, wie das später bei dem Schuppen kommt und das halt in einem Panel, also mit einer Seite davor halt erklären. Also der Fall ist super. Ich finde den toll, aber hat absolut in meinen Augen nicht zwingend was in der Heiji-Kazuha Selection verloren, weil gefühlt ist der Moment Conan Ran, also Shinichi Ran in dem Fall dann stärker, wo er sie beim Windpusten beobachtet, ohne dass es einen Fallzusammenhang gibt, als der Moment, wo dann Heiji Kazuha beim Windradpusten beobachtet, weil da gibt es dann wieder einen Grund aus falltechnischer Sicht. Ja, keine Ahnung. Also toll, dass der Fall irgendwie mal in einer Selection auftaucht, dass man den noch mal lesen kann. Das ist dann halt irgendwie das Positive daran, dass man auch mal Fälle liest, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass es die gibt, obwohl die eigentlich super sind. Aber eigentlich verloren hatte da nichts und in meinen Augen tut es der ganzen Sache auch tut es auch keine Not. Man hätte auch einfach jetzt mit dem nächsten Fall beginnen können und dafür einen anderen Fall an die Stelle setzen können. Wobei man dazu sagen muss, mit diesem Teil 1 und Teil 2, Geheimnisse in Osaka, das waren ja eigentlich auch im Anime dann zwei Fälle, eben der Kendo-Turnierfall und der Fall mit dem Schloss, den sie in einem Fall zusammengestellt haben. Und da haben sie es dann einfach weggelassen mit dem. Das wäre ja eigentlich Teil 1. Also ich glaube, da hätte man auch irgendwie eine Lösung für finden können. Also, ja. Ich wäre da auch dabei. In dem Fall hier treten Heiji und Kazuha im Vergleich zu den vorherigen Fällen relativ isoliert auf. Das ist jetzt dann natürlich schon schade im Hinblick darauf, dass es ja die Heiji und Kazuha Selection und nicht die Heiji oder Kazuha Selection ist. Und ich mag den Fall tatsächlich sehr, allerdings auch mehr aufgrund dessen, was Lasse schon angesprochen hatte, das Ende. In 5.15 sagt Con ja, Worte können wie Messer sein. Shakuren ist da ein bisschen krasser und deutlicher, der sagt direkt, Worte können töten und dann eben seine Ausführungen dazu, ja, die Worte mit Bedacht wählen, egal mit wem man es zu tun hat. Das hinterlässt ja auch direkt erstmal so einen gewissen Eindruck bei Heiji, bei Conan und Kogoro. Ist dann natürlich im letzten Panel auf der Seite auch schnell wieder vergessen, der starke Eindruck. Doch ich mag den Fall tatsächlich mehr aufgrund der letzten paar Seiten, denn aufgrund der Auftritte von Heiji und Kazuha hier. Ja, wollen wir vielleicht noch, also eigentlich will ich nicht, aber es gibt noch einen kleinen Fehler in dem Fall. Das ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen. Und zwar also ich will nicht drüber reden, aber ich weiß nicht, ich würde es trotzdem mal ansprechen. Da ist ein bisschen die Sprechblase verrutscht, oder nein, nicht verrutscht, aber vertauscht worden Vertauscht. quasi. Ja, also das ist das richtige Wort. Und es fällt deswegen vor allen Dingen auf. Also es ging darum, dass Conan, Heiji und ja auch Kokoro draufgekommen sind, oder Kokoro halt nur vermeintlich, wie denn der Trick war. Und zwar sagt Conan im vorletzten Kapitel, Dito, jetzt ist der Fall sonnenklar, was Heiji und Conan ein bisschen überrascht. Und wir sehen dann halt auf der darauffolgenden Seite oder übernächsten Seite des letzten Kapitels sozusagen, ja, dass das da quasi vertauscht ist unten mit dem Mönch, weil jetzt sagt auf einmal dieser Tempeljünger, ja, Dito, jetzt ist der Fall sonnenklar, und Kogoro sagt, hä? Und das müsste eigentlich andersrum sein. Und Ja, aber es ist ja auch noch ja. mehr, ne? Ja, bitte. Ja. Also ganz, wenn man, das ist halt wieder so ein Moment, den man aus Conan öfter kennt, dass am Ende vom Kapitel eine Szene ist und die wird Anfang vom nächsten Kapitel nochmal wiederholt. Und hier ist das jetzt so: Heiji sagt, ich weiß jetzt, wo das Blut versteckt ist. Dann sagt Conan, ja, und auch wie es versteckt wurde. Und dann sagt Kokoro, Dito, jetzt ist der Fall sonnenklar. Und dann sagen Heiji und Conan, hä? Und dann blättert man eine Seite um und dann sagt Heiji, ich weiß jetzt, wo das Blut versteckt ist. Und dann sagt Conan, ja, ich weiß jetzt, wo das Blut versteckt ist. Und dann sagt Kogoro, ja. Und dann sagen Heiji und Conan, und auch wie es versteckt wurde. Und dann sagt der Jünger, Dito, jetzt der Fall sonnenklar. Und dann sagt Kogoro, hä? Also nicht nur, dass da hier was vertauscht wurde, sondern auch, das wurde auch nochmal gedoppelt. Heiji und Conan sagen exakt das Gleiche. Und Kogoro sagt einfach nur ja, und die beiden dann, und wie es versteckt wurde. Also, das ist hier alles komplett durcheinander geraten. Und das ist ein Fehler, der war auch in den ursprünglichen Bänden schon so drin. Aber das ist dann. Es gab hier in der Vergangenheit schon mal ein bisschen Fehlerkorrektur in Sonderbänden, In diesem Fall ist das jetzt wohl leider nicht aufgefallen, weil das wurde nicht verbessert. Und da stolpert man auf jeden Fall drüber. Das ist kein Fehler, wo man so denkt, wie so ein Tippfehler oder so, wo man drüber lesen kann oder so, sondern wenn man hier wirklich genau die Sprechblasen durchliest, dann kann man hier schon sehr drüber stolpern, was hier plötzlich passiert ist. Schade, Das, schade. ja, das ist wirklich schade, ne? Also ich habe jetzt nochmal so ein bisschen hergeblättert. Also mir ist tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, mir ist das nur unten aufgefallen bei dem Menschenkuckuck, weil sie es einfach genau falsch rum sozusagen. Bei den anderen jetzt, wo du das gesagt hast, ja, das macht so auch von dem Dialog her keinen Sinn. Das habe ich dann, ich habe es tatsächlich dann einfach überlesen und habe das wahrscheinlich einfach so gelesen wie vorher, Na, es ist ja eine Seite vorher so gewesen, und man muss halt überlegen, oder der Hintergrund, warum man das überhaupt so macht, dass man das nochmal wiederholt, ist ja einfach, ihr müsst euch vorstellen, die Kapitel erscheinen ja wöchentlich oder sind damals wöchentlich erschienen, als das rauskam, und dann, damit die Leute Leser gleich wieder reinkommen, worum es ging, weil als letztes Mal macht man ja solche Panels häufig nochmal rein, und das sind tatsächlich bei mir häufig die Panels, die ich dann auch nicht so genau lese, ehrlich gesagt, weil das häufig so ein bisschen Wiederholung ist, oder ja, jetzt sagen sie nochmal, wie ist denn das gewesen, und dann häufig sind das nochmal so zwei Seiten oder so, die dann einfach nochmal so Wiederholung sind vom letzten Mal. Wenn man das in Bandform liest, dann ist das mal, da überfliege ich das tatsächlich so ein bisschen. Deswegen bin ich hier, ehrlich gesagt, im zweiten Panel so, dass Connor das hier falsch sagt und dass da ein bisschen was durcheinander gekommen ist. Also mir ist das nur bei dem einen tatsächlich ganz stark aufgefallen, hat mich drüber gestolpert, bei dem anderen jetzt nicht so. Aber macht es natürlich nicht besser, ne? Ist sehr schade, dass es hier reingefunden, seinen Weg hier reingefunden hat, ja. Ja, es ist ja auch am Ende nicht der einzige Fehler. Also ich weiß, dass eine Stelle muss auch ein Übersetzungsfehler sein. An einer Stelle vorher in dem Mord im geschlossenen Raum, da habe ich eine Stelle gehabt, aber die hatte ich jetzt nicht erwähnt, weil das halt wirklich nur so eine Kleinigkeit ist. Aber es häuft sich natürlich und das ist halt schade. Gerade wenn man Sonderband kauft, auch mit Fällen drin, die man vielleicht auch schon mal gelesen hat und dann wieder dieselben Fehler am Ende sieht, die einem vielleicht schon damals aufgefallen sind oder halt dann spätestens beim zweiten Mal lesen vielleicht dann. Das ist halt einfach, ja. Es kommt ja dann gleich noch mehr, also von daher, das schmälert das Ganze halt ein bisschen. Also ich muss sagen, wenn mal so ein Tippfehler drin ist, ne, jetzt irgendwie so bei, also ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, muss ich jetzt nochmal vorne reingucken, ob das sind ja schon sehr, sehr, sehr viele Seiten. Ja, wenn da so bei 400, 500 Seiten, wenn da jetzt irgendwie mal so ein Tippfehler drin ist oder so, und auch wenn der mal vorher schon in einem Band drin war, das kann man verschmerzen, ne? Aber hier ist es ja wirklich so ein Fehler, der fällt halt auf, so, das hatte, glaube ich, Lasse auch eben schon gesagt, so, das ist was, das merkt man, wenn man es einfach liest. Und das ist halt sehr, sehr blöd, wenn solche großen Fehler gemacht werden. Weil, wie gesagt, so bei 500 Seiten, ich persönlich, also ich finde es natürlich auch nicht schön, wenn da jetzt ein Tippfehler drin ist, aber ich kann irgendwie verstehen, dass bei 500 Seiten, dass da jetzt auch jemand, wenn man das jetzt nochmal neu rausbringt, dass nicht jede Sprechblase vielleicht nochmal drüber gelesen wird. Und selbst wenn jemand drüber liest, kann ja so ein Tippfehler trotzdem nochmal durchrutschen, weil man halt schon so viele Sprechblasen gelesen hat, irgendwann passiert das vielleicht einfach. Aber bei so einem Fehler, der so sinnentstellend quasi ist, ja, ist das schon sehr, sehr blöd. Gut, dann gehen wir mal über zum zweiten Teil von 3 Tage mit Heiji Hattori. Und ich sag mal so, sonderlich viel Zeit verbringen die beiden da jetzt auch nicht. Aber wir gucken mal, wie das inhaltlich so läuft. Und den Fall fasst jetzt nochmal Wiebke für uns zusammen. Ja, also wir schließen natürlich direkt an den vorhergegangenen Fall an, in dem sich Hedi und Kasua immer noch in Tokio befinden. Auch wenn Con zu Beginn was anderes denkt, er denkt, die beiden wären schon zurückgereist und am Ende stellt sich heraus, dass sie das noch nicht getan haben. Denn Heji plant, zu einem Wettstreit zu gehen, und zwar zu einem Wettstreit der Superjungdetektive, wie er genannt wird. Es handelt sich dabei um eine Veranstaltung, die von angeblich Nichiri TV organisiert wird und zu der Vertreter aus allen Himmelsrichtungen, also Oberstufenschülerdetektive quasi eingeladen worden sind. Und genau das nutzt TG als Aufhänger, um am Ende dafür zu sorgen, dass auch Conan mit von der Partie ist, denn er teasert an, dass ja auch Shinichi vor Ort sein könnte in Gegenwart von Ran, was dann dazu führt, dass sie mit aufbrechen und mit zu dem Schiffsableger hinfahren, wo dann am Ende es dazu kommt, dass Con und Heiji zusammen auf die Insel aufbrechen, während Ran und Kasua sowie Kokoro zurückbleiben. Ja, im Zuge des ersten Kapitels lernt man dann die anderen Teilnehmer kennen. Das sind unter anderem Natsuki Koshimitsu, die ist der Repräsentant aus dem Süden Japans, und dann ist da noch Junya Tokitsu, sowie der Regisseur. Außerdem befindet sich dann anschließend auf der Insel der Butler, also kein Butler, aber jemand, der sich um das Wohlergehen aller Leute kümmert. Und dann gibt es noch Saguro Hakuba als Repräsentanten für den Osten. Und nachdem alle vorgestellt worden sind, gibt es auch direkt das erste Rätsel zu lösen, denn es geht um einen ja, quasi gestellten Mord im Raum. Also es ist kein richtiger Mord, es ist quasi eher eine Entführung oder Festnahme quasi oder ja, wie nennt man das? Auf jeden Fall ist der Regisseur in dem Raum gefesselt, aufgefunden und es stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen geschlossenen Raum handelt, in dem das Ganze stattgefunden hat und die sollen als Teilnehmer den Trick lösen. Es stellt sich aber auch heraus, relativ schnell für alle Teilnehmer, dass die ganze Veranstaltung gar nicht von der Jury TV organisiert wurde und dass es sich bei dem Regisseur gar nicht um einen echten Regisseur von der Jury TV handelt. Und dementsprechend wird relativ schnell klar, dass da was anderes, vielleicht auch potenziell gefährlicheres hinterstecken steckt, weswegen auch Kasu und Ran auf den Plan gerufen worden sind auf dem Festland und sich Sorgen machen um die beiden zur Insel abgedüsten quasi. Und dann im Endeffekt passiert auch ein Mord. Und zwar wird der Junior umgebracht. Und wie ebenfalls, also bei diesem Mord handelt es sich ebenfalls um einen Mord in einem geschlossenen Raum. Und wie dann am Ende der Fall gelöst wird, wer der Täter ist von den möglichen Kandidaten und wie die alle von der Insel runterkommen, hängt dann wieder zum Teil viel mit Casor zusammen, aber möchte ich an der Stelle auch nicht alles vorwegnehmen. Nur es soll gesagt sein, das ist dann die zweite einzige Interaktion, die es dann wirklich wieder zwischen Heiji und Casor gibt. Also was gemeinsame Interaktionen von Heiji und Casor angeht, ja, gibt es da nicht wirklich viel und die sind sehr kurz befristet auch wieder. Wie hat euch denn der Fall gefallen? Ja, es ist natürlich, es ist ein super Fall. Mit diesem Thema super jungen Detektive und Hakuba taucht mal wieder auf. Und wir haben hier die Natsuki, die dann so beliebt war, dass Gosho Aoyama später Masumi Sera erfunden hat. Das ist natürlich alles super toll. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, Heiji und Kazuha verabschieden sich hier voneinander nach 10 Seiten im ersten Kapitel von 5. Und danach treffen sie nicht mehr aufeinander für den Rest des Falls. Und das Beste, was man noch hat, ist, dass Kasua, wenn Natsuki ein bisschen mit Heiji flirtet, so ein bisschen kalter Schauer über den Rücken läuft. Und dass Kasua halt Heijis Nachricht da verstanden hat, wo er gesagt hat, ich nehme schon nicht meinen Hut, dass das so das Zeichen ist, dass sie das so da auf seine Worte geachtet hat und am Ende das Boot gefunden hat, das ist schon ganz gut. Aber Heiji sagt dann ja auch irgendwie, ja, ich habe Kasua irgendwie eine Nachricht hinterlassen schon, aber ich habe nicht viel Hoffnung bei ihr. Also so romantisch ist das jetzt am Ende auch nicht. Also, das ist, also da würde ich hier ganz knallhart sagen, das ist auch ein 5-Kapitel-Fall und Bikuni, Meerjungfraueninsel, ist nicht drin. Aber der Fall hier, das verstehe ich absolut nicht. Also den Fall. Noch mehr als der vorherige, wo ich ja auch schon gesagt habe, braucht man eher nicht. Den braucht man, finde ich, in dieser Collection absolut gar nicht. Also wir haben Meerjungfraueninsel nicht drin, wir haben Heiji und Kons detektivische Magie nicht drin, wo ja Heiji die ganze Zeit eifersüchtig ist, weil Kasua dann sich an dem einen hübschen Mann da im Arm festgehalten hat und so. Diese beiden Fälle sind hier nicht drin, aber dafür der hier, wo halt quasi, also da ist selbst diese eine Sache, wo Conan Ran anstarrt und so ganz rot wird in dem vorherigen Fall, ist da romantischer als alles, was hier in dem Fall mit Heiji und Kasua passiert. Also deswegen, toller Fall, mag ich sehr, alles super, aber in Heiji und Kasua Selection, finde ich, ist der Fehl am Platz. In einer Heiji Selection dagegen würde er super reinpassen. Also das ist ein toller Fall für Heiji. Keine Frage. Ja, wenn irgendwann mal Best in the West Teil 3 kommt von Egmont Manga, dann würde ich mich freuen, den Fall da drin zu haben, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben hier wieder ähnlich wie im Fall davor die Situation, dass sie halt komplett getrennt agieren. Jetzt noch eine größere Entfernung als nur auf der anderen Straßenseite im Auto. Hier jetzt halt wirklich, ja, komplett getrennt voneinander und es geht eigentlich viel mehr um diese jungen Detektive und die Situationen, die da entstehen und Kasua und Ran bleiben zurück und es gibt so ganz vereinzelte Panels, wie gesagt, wo Kasua mal an Heiji denkt und so, aber ja, das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt, wie Lasse schon sagt, nicht unbedingt der Grund, bei der Kapitellänge halt, ja, den Fall halt so mit reinzunehmen, also da, wie gesagt, da, wie vorhin schon gesagt, da ist die Meerjungfraueninsel mit dem großen Moment von Heiji und Kasua eigentlich eher ein Muss als diese beiden Fälle, drei Tage mit Heiji Yadori. Also, ja. Weil hier gibt es, wie gesagt, nicht wirklich, ja, Beziehungen zwischen Heiji und Kasua. Und deswegen, ja, hätten sie da durchaus auch mal einen Austausch vornehmen können. Und wenn sie die beiden Fälle rausgenommen hätten, hätten sie ja vielleicht sogar noch neben dem Bikuni-Fall Platz für andere Fälle. Aber da kommen wir vielleicht gegen Ende dann nochmal drauf zurück, ob wir eine bessere Wahl hätten. So störend fand ich jetzt den fehlenden Romance-Faktor in dem Fall irgendwie nicht. Mir hat es tatsächlich schon genügt, muss ich sagen, dass Kasua am Ende diejenige ist, die Heiji und die anderen so ein bisschen rettet und zu Hilfe kommt, weil sie die versteckte Botschaft von Heiji verstanden hat. Und tatsächlich hat mir da auch schon das unwohle Gefühl von ihr genügt, als Heiji eben auf der Insel ist. Und sie dann eben denkt, okay, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe einfach eine ganz schlechte Vorahnung, dass da irgendwas passiert. Und sicherlich ist das auch ein großer Streitfall, ob das Ganze jetzt für die Heiji und Kasua Selection geeignet ist. Was jetzt so die Interaktion zwischen den beiden angeht, sicherlich weniger. Trotzdem muss ich sagen, ist es für mich in Ordnung, dass der Fall drin ist. Also ich will mich da jetzt nicht beschweren und sagen, also nee, der hätte jetzt gar nicht gepasst. Also bei der Länge des Falls weiß ich jetzt nicht, ob das für den Sache am Ende, mit den Crew am Ende, ob es das jetzt wert war, weiß ich jetzt nicht. Zumal man im deutschen Manga diesen Crew am Ende auch gar nicht versteht, weil Egmont Manga das versaut hat. Also es ist so, Kasua erkennt das Boot, das weiß, wo die Insel ist, daran, dass Heiji am Bug vorne seine Mütze festgebunden hat. Und das Panel, wo man das eigentlich sieht, da ist im deutschen Manga ist da ein Soundeffekt vor. Der verdeckt die Mütze. Im Japanischen ist es nicht so, da sieht man die Mütze. Aber im deutschen Manga ist tatsächlich so, dass eines dieser Tuck-Tuck-Tuck, die ja da am Ende das Maschinengeräusch darstellt, das verdeckt die Mütze am Bug. Das heißt, im deutschen Manga weiß man gar nicht, wie genau das jetzt irgendwie zusammenhängt, dass Kasua das erkannt hat. Ja. Also ich kann das irgendwie schon verstehen, dass man manchmal die Fälle liest. Bei mir war das so bei dem Mönchfall, da habe ich den einfach gelesen und im ersten Moment dachte ich, oh, das ist ja schön. Und erst so in den Diskussionen merkt man dann, oder beziehungsweise wenn man sich dann nochmal aufruft, was denn das quasi das Thema ist, dass eigentlich der Fall zwar an und für sich gut ist, aber dann doch irgendwie ein bisschen Thema verfehlt. Das hatte ich zum Beispiel bei dem Mönchfall auch irgendwie noch mehr. Da habe ich den zu viel genossen, als dass mir das aufgefallen ist beim ersten Lesen. Deswegen kann ich Sibu da schon verstehen, dass man manchmal so einen Fall liest und manchmal reichen einem die wenigen Sachen, dass man zusammen, also dass man Kasua und Heiji zusammen sieht, um zu sagen, ja, check, passt schon. Und dann fällt einem auf, okay, viel Interaktion haben sie nicht. Ja, also ich muss auch sagen, ist ein guter Fall. Ich mag den Fall total gerne. Aber wie ihr schon sagtet, so, ne, also größer kann die Distanz fast nicht sein zwischen den einzelnen Personen. Also das ist irgendwie, ja, ziemlich schade, dass es so ist. Da hätte man vielleicht auch den einen oder anderen Fall noch nehmen können, der da besser passt. Also gerade wenn wir dann uns auch zum Beispiel die Falldingens hinten angucken, wie heißt das, Fall Selection? Nee, wer ist das denn jetzt? Fallregister, genau so, das ist der Name so. Da ist ja zum Beispiel Band 74, 75, dieser Eifall mit dem Illusionsfall, wo Kasua ihr Liebe gestehen möchte, so, keine Ahnung. Also da gibt es schon hätte es auch andere Fälle gegeben, die hier deutlich stärkeren Bezug gehabt haben. So, ich glaube, der ist da einfach reingekommen, weil das ein Fanliebling ist und man gesagt hat, so, dann verkauft sich der Band vielleicht ein bisschen besser. Und ich muss auch sagen, so, ich habe das gelesen und also mir hat der Fall gut gefallen. Aber klar, wenn man dann sich hinsetzt und nochmal guckt, so, ja, Hijikazawa Selection, ja, also da haben wir eher so jetzt so nicht so den Themenfokus drauf. Ich glaube einfach, das war wirklich, dass das hier ein Fanliebling ist und dass das deswegen reingekommen ist. Ich persönlich, weil ich den Fall auch selber mag, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber natürlich ist nicht so, ist ein bisschen am Thema vorbei, ja. Und wo wir gerade eben Fehler angesprochen haben, müssen wir in diesem Fall auch nochmal einen relativ großen Fehler ansprechen. Im zweiten Kapitel des Falls, da ist dann auf Seite 8 müsste das sein, wo sich Heiji seine Schuluniform anzieht, sind dann in der Mitte zwei Panels, die sind doppelt gedruckt worden und so ein bisschen versetzt, wo man so ein bisschen denkt, huch, schiele ich auf einmal? Nee, nee. Da ist beim Druck irgendwas durcheinander geraten. Dieser Fehler war tatsächlich nicht im originalen Band drin, also anders als der andere Fehler. Der ist jetzt ganz neu und exklusiv für die Heiji und Kasa Selection. Das ist natürlich jetzt nicht so ein gravierender Fehler wie damals bei der Lone Wolf Edition, wo ja der Rückruf gemacht wurde, weil eine Seite fast gar nicht bedruckt war. Aber trotzdem ist natürlich ein sehr ärgerlicher Fehler. Aber da kann Egmont Manga direkt wahrscheinlich auch nichts für. Das wird wahrscheinlich dann wieder ein Fehler in der Druckerei gewesen sein, aber das macht es für uns natürlich nicht besser. Zumal man es wirklich nicht lesen kann. Also ich glaube jeder, also das fällt jedem auf, dass da was nicht stimmt. Und das ist auch schon hier bei uns im Discord und so ist das auch hochgekommen, dieses Thema. Und es ist wirklich schwierig, weil man es auch nicht lesen kann. Also ich kann es nicht lesen. Irgendwie ist er aufgeblasen, aber das, was CJ sagt, keine Ahnung, kann ich nicht mehr lesen. Also das ist sehr schade. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen auch, also ich finde es auch ein bisschen seltsam. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie Buchdruck funktioniert. Aber es ist ja wirklich, es sind ja nur zwei Panels nebeneinander. Der Rest der Seite ist ja völlig klar. Also das wundert mich dann, wie das halt passieren kann oder so. Oder es wird jedes Panel einzeln gedruckt. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Aber es ist auf jeden Fall sehr ärgerlich, weil dadurch bekommt man halt das Gespräch von den beiden so gar nicht mit. Und man muss schon zum Originalband jetzt greifen, um halt das wirklich verstehen zu können, weil so ist es leider absolut nicht nachvollziehbar, was denn da gesprochen wird. Und es ist ja jetzt nicht nur ein Hä oder was, sondern es ist ja wirklich ein ganzer Schwall an Text, den man so nicht entziffern kann. Dann haben wir wieder ein Fallregister von Hijatori. Da sehen wir einmal den Fall auf der Skipiste, der Flashback. Dann die beiden Fälle, wo Heiji Kon anruft und was mit Kia bespricht, was wir ja hier, wo Kon ihn ja darauf angesetzt hatte. Dann haben wir den Furikensan-Fall, wo Ran und Kasua fast Shinichi und Heiji ihre Liebe gestehen, aber es dann doch nicht tun. Dann haben wir den Waldteufel-Fall und den Fall auf dem Highway danach, wo Shinichi sich zurückverwandelt, wo Heiji und Kasua auch zugegen sind. Dann haben wir noch den Fall danach, wo Heiji den Sushi-Fall, wo Heiji noch mit Con telefoniert. Dann haben wir den Fall mit Yamamura, der Hund der Baskervilles quasi, der Dämonenhund. Dann haben wir den Fall im Curry-Restaurant und danach den Fall mit den EYE, der Illusion, wo Kasua fast ihre Liebe gesteht und so. Sie gesteht ihre Liebe, aber es hört nur Takagi und leider nicht Heiji, weil der will Con aufziehen, damit dass er in London seine Liebe gestanden hat. Dann der Vampirfall mit Heiji. Und danach wird ein Fall mit Con und den Detective Boys beleuchtet. Und dann haben wir hier unten den Text: Wer war der heimliche Helfer der Detective Boys? Die Lösung des Falls ist sogleich der Auftakt zu einem neuen Fall. Mit einem Pfeil daneben. Denn wir haben jetzt hier in diesem Sonderband einzigartige Konstruktion, dass wir hier nur das letzte Kapitel des Falls um den mysteriösen Schuppen haben, das ist eigentlich ein Detective Boys Fall. Und hier haben wir das letzte Kapitel und danach die drei Kapitel des nachfolgenden Heiji und Kasua Falls, die hier als ein Fall gezählt werden, obwohl es eigentlich ursprünglich zwei Fälle waren. Und ich werde jetzt noch etwas zu dem Inhalt dieser Fälle Fall sagen. Zuerst mal, wie gesagt, die Auflösung von einem Detective Boys Fall, die mit Inspektor Momose unterwegs sind, der nicht sehr oft auftritt. Das ist sein zweiter Auftritt und bisher letzter Auftritt, der mit den Detective Boys eben in diesem Schuppen da ermittelt. Und die Detective Boys scheinen den Fall vor Conan gelöst zu haben, weil sie wollten ja unbedingt mal Conan übertrumpfen. Und sie haben dann scheinbar ziemlich viel Ahnung, sind deutlich kompetenter als sonst. Und Conan muss auch zugeben, ja, das macht ihr bisher ganz gut. Aber dann am Ende hat ihr Helfer, den sie haben, ihnen scheinbar doch nicht genug erklärt. Dann muss Conan am Ende wieder die ganze Arbeit übernehmen und kann dann auch schlussfolgern, wer dahinter gesteckt hat, der den Detective Boys geholfen hat. Denn es war Heiji, Überraschung, Überraschung, der sich als Conans Lehrmeister ausgegeben hat, um sich so ein bisschen um sich bei den Detective Boys einzuschmeicheln und denen zu helfen. Aber am Ende hat es doch nicht geklappt. Zu blöd. Und Conan und Heiji sind dann so, aber es gibt hier nicht mal so ein mäßiges, warum bist du eigentlich hier oder so, was in den nächsten Fall überleitet, was man ja zum Beispiel bei der Meerjungfraueninsel und so hatte, mit dem Fall mit der Mutter, wo dann am Ende Heiji mit den Koffern da steht und Conan fragt so, hä, was sollen die Koffer und so, und das dann in Meerjungfrauenfall überleitet. Das ist hier gar nicht so, sondern sie sind hier einfach zusammen und wenn man es nicht besser wüsste, wäre das einfach das Ende des Falls. Aber natürlich ist Heiji aus einem bestimmten Grund in Tokio und dazu kommen wir jetzt. Denn durch ein blödes Missverständnis hat ein Bekannter von Kasua, ein Tennisspieler, hat blöderweise den Glücksbringer von Kasua, von Heiji, überreicht bekommen durch ein Missverständnis. Sie wollte ihm eigentlich irgendeinen anderen Glücksbringer geben, aber Heiji hat ihm dann versehentlich Kasuas Glücksbringer, den Glücksbringer mit dem Stück von der Handschellenkette, mit der sie damals zusammengekettet waren. Und was für Kasua auch noch ganz, ganz peinlich ist, in dem Anhänger hat sie inzwischen auch ein Foto von Heiji reingetan. Und deswegen musste sie diesen Anhänger unbedingt zurückbekommen. Und auch am besten, bevor Heiji ihn irgendwie in die Finger kriegt. Nicht, dass er noch das Foto entdeckt. Hochnot peinlich. Und dann sagt Ran natürlich auch, huch, vielleicht gebe ich ihn Heiji heimlich vorher. Die beiden sind dann ganz niedlich zusammen als Freundinnen. Sie machen sich dann nach auf die Suche nach diesem Bekannten. Der ist aber nicht in seiner Wohnung und der Mitbewohner bringt sie dann zu einer Sportbar, wo er irgendwie zu sein scheint. Und als sie da ankommen, ist schon Takagi da und es stellt sich raus, dieser Bekannte wurde auf der Toilette niedergeschlagen und ist jetzt im Krankenhaus und ist noch bewusstlos und alles ganz schlimm. Und Heiji und Con und Goro auch so ein bisschen lösen dann erstmal den Fall in der Sportbar. Und am Ende stellt sich heraus, er hat das Bewusstsein wiedererlangt, toll und so. Und sie gehen dann ins Krankenhaus, wo sich dann rausstellt, der Glücksbringer ist dann tatsächlich am Ende in den Händen von Heiji gelandet, was Kasua will dann verhindern, dass er da reinguckt, aber er guckt rein und sie denkt sich so, oh Gott, jetzt weiß er ja, dass ich ihn so sehr mag, dass ich ein Foto von ihm immer mit mir rumtrage. Und dann stellt sich aber raus, der Bekannte, der war auch in Kasua verknallt und als er das Bild von Heiji in dem Glücksbringer entdeckt hat, hat er auf dem Bild rumgezeichnet und ihm Schnurrbart so gemalt und so und so Depp draufgeschrieben, elender Depp. Und Heiji denkt natürlich nun, das war Kasua und deswegen kommt es am Ende nicht zu einem romantischen Moment, sondern Heiji ist am Ende eher sauer. Ja, und das war es dann auch schon wieder für diesen Fall. Ja, das ist zumindest mal wieder, also hier können wir zumindest endlich mal wieder sagen, der Fall passt auf jeden Fall gut in die Heiji und Kasua Selection rein, weil hier geht es sehr viel um die beiden und ihre Beziehung zueinander und um Kasuas Gefühle. Von daher ist zumindest diese Checkbox so, das ist auf jeden Fall ein Fall, der passt hier rein in die Heiji und Kasua Selection. Nun finde ich aber, es ist nicht gerade der stärkste Heiji und Kasua-Fall. Ich finde, der wird immer so ein bisschen, wenn man so über Heiji und Kasua oder Heiji-Fälle allgemein redet, wird der gerne mal so ein bisschen vergessen, weil der fällt halt so ein bisschen runter zwischen den größeren Heiji-Fällen. Und ja, also ganz okayer Fall. Ob man jetzt auch noch das Kapitel mit dem Schuppen gebraucht hätte, obwohl da ja im zweiten Fall eigentlich fast gar nicht Bezug drauf genommen wird. Also im Prinzip, ja, Heiji und Kasua sind mal wieder in Tokio, um was zu machen. Da habe ich jetzt nicht das Kapitel vorher irgendwie gebraucht. Und also ein okayer Fall, der auf jeden Fall gut in diese Collection reinpasst. Nur das eine Kapitel davor mit dem Schuppen, das hätte ich mir gespart. Ja, ging mir tatsächlich genauso. Also ich hab das nicht verstanden, warum das noch mit drin war, weil man es nicht braucht. So. Also das wäre sowas, gerade wenn wir halt sagen, okay, wir nehmen 4-Kapitel-Fall raus und tun die Sirene rein mit 5 Kapiteln, dann wäre das hier ein Kapitel, das ich auf jeden Fall hätte eingespart. Weil das, weiß ich nicht, also... Ja, also Kasua ist ja hier völlig außen vor und auch danach so, das würde, hätte auch so funktioniert, sage ich mal, wenn man das jetzt irgendwie anders nochmal angeteasert hätte in diesem Text, den man vorher hatte, oder man hätte es auch vielleicht gar nicht anteasern müssen hier an der Stelle, so einfach dieses, hey, du suchst jemanden, und dann merkt man ja, okay, Heiji ist jetzt da und ja, so, keine Ahnung, also das hätte auch irgendwie funktioniert. Aber ansonsten so inhaltlich muss ich sagen, doch, das ist jetzt hier mit diesem Anhänger wieder, der hier wieder eine Rolle spielt, und das ist wirklich so von diesem zwischenmenschlichen, zwischen Kasua und Heiji Fall, der gut funktioniert. Und der mir deswegen auch ganz gut gefallen ist, und ist auch eher so ein Fall, würde ich sagen, also ich konnte mich noch daran erinnern, ich wusste auch, dass es um Baseball geht und dass das das Entscheidende ist, und konnte mich auch noch erinnern, wer der Täter ist. So, das, also das ist mir schon präsent geblieben, aber es ist jetzt nicht auch so ein Fall, der irgendwie jetzt, keine Ahnung, also es spielt jetzt nicht in der Liga wie der Serienmörder von Osaka. Also das ist auch nochmal ein Unterschied, aber ja, so, keine Ahnung, konnte man dann trotzdem nochmal ganz gut lesen, muss ich sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das wären dann ja genau, was ich vorher angesprochen hatte, wenn man die beiden 3-Tage-Fälle rausnimmt, das wären 8 Kapitel, und dann noch das eine Kapitel mit dem Schuppen hier rausnimmt, dann hätte man stattdessen die komplette Meerjungfraueninsel mit 5 Kapiteln reinnehmen können und auch zum Beispiel noch Heiji und Kons detektivische Magie mit 4 Kapiteln. Und das wäre dann deutlich sinnvoller gewesen als diesen ganzen Block, den wir jetzt hatten mit 3 Tage mit Heiji Hattori und dann irgendwie noch der Schuppen. Aber hätte man da nicht zu viele von diesen Verehrern? Also ich meine, der Fall ist ja jetzt wieder so eine Verehrergeschichte. Das, was als nächstes kommt, hat ja am Ende auch da diesen Bezug. Und wenn ich das, ich habe den Fall tatsächlich jetzt nicht mehr so präsent mit diesem Wettstreit, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es da ja auch ähnliche Szenen. Wäre das da nicht zu viel in die Richtung? Naja, es sind halt trotzdem starke Momente mit Heiji und Kasua, ja, finde ich. Also, das glaube ich. Und sonst hätte man bestimmt auch noch einen anderen Fall, den Jens zum Beispiel vorhin angesprochen hat, im Krimi-Wettstreit vielleicht. Oder halt die meisten anderen Fälle. Sonst für den EYE-Fall, wo Kasua ja am Ende die Liebe gesteht oder es versucht und es scheitert, der wäre vielleicht auch noch gut gewesen. Also ich glaube, man hätte da schon irgendwie Ersatz finden können. Ich finde, gerade mit diesem Schuppen und den beiden Heiji-Hattori-Fällen kann man da gut was kürzen. Und ich finde, in dem Fallregister sehen wir dann viele Fälle, die besser geeignet gewesen wären. Aber ja, vielleicht... Das ist dann vielleicht, hast du nicht unrecht, das ist dann vielleicht ein kleines bisschen redundant mit den dauernd mit Eifersucht und so. Wobei ich das tatsächlich ganz nice finde. Wir haben ja direkt in den ersten beiden Fällen schon das Thema Eifersucht eher von Seiten von Kasua. Und jetzt hier Fall 7 und explizit ja auch Fall 8 das Thema Eifersucht, nur diesmal halt von Heijis Seite aus. Was sich dann ja doch, oder was deutlich zeigt, am Anfang ist es erstmal nur so, dass Kasua diese zumindest verdeckte Schwärmerei für Heiji hat, weil sonst wäre ihr ja egal, und was er mit wem irgendwie macht und wen er kennt, mit wem er anbandelt. Und jetzt ist es dann eben einmal so, dass der Spieß umgedreht wird, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass nach und nach die Fälle kommen, in denen Heiji auftritt und er unbedingt versucht, Kasua zu offenbaren, was er für sie empfindet, und das funktioniert dann nie, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Insofern, das finde ich, schließt den Kreis so ein kleines bisschen, in was das Thema Eifersucht angeht, in dem Sonderband. Und deshalb finde ich jetzt auch gerade diesen Fall hier doch wieder passend. Du könntest wieder von vorne anfangen, wenn der Momiji auftaucht. Genau. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn man den Fokus da drauf legen möchte. Ich weiß halt tatsächlich nicht, wie Kasua dann rüberkommt, wenn man halt zu viele von diesen Schwärmereien mit anderen Männern dann irgendwie darstellt, ob das dann wieder Leute anstößig finden würden, wenn es zu viel wäre. Aber gut, mich würde das jetzt nicht stören tatsächlich. Aber sonst, der Fall ist super, der hier drin ist. Nach den beiden anderen Fällen, wo wir da unsere Probleme mit hatten, ist der Fall wieder aus Sicht von Kasua Heiji Selection super. Ich fand jetzt auch beim Lesen, dass das jetzt nicht der stärkste Fall an und für sich war. Irgendwie so, bei manchen Sachen habe ich mir so gedacht, so, oh, ja, okay, ist eine Erklärung und ja, okay, aber irgendwie hat er mich jetzt nicht so, also so von der Stärke des Falls selber war das dann mit einer der Schwächeren, aber gemünzt auf das Thema der Selection hat er super reingepasst. Gut, dann kommen wir ohne ein weiteres Fallregister zum achten und letzten Fall in diesem Sonderband, Kon und Heiji, der Code der Liebe. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Wiebke nochmal etwas. Ja, also ganz präsent, wie wir ja schon ganz zu Beginn mitgeteilt bekommen haben in der Charakterauswahl, ist in diesem Fall Masumi Sera, nein, Spaß, überhaupt nicht. Ganz zu Beginn, der Einstieg ist, dass Kon Ai über die Schwester von Masumi Sera ausfragt und mit den Detective Boys zusammen unterwegs ist. Und dabei werden sie aber angerempelt von einem Mann und der verliert dabei den Inhalt seiner Tasche. Der wird auf dem Boden verteilt und Genta hebt ein Päckchen davon auf, in dem offensichtlich getrocknete Blätter zu sehen sind. Und es stellt sich danach heraus, dass es sich wahrscheinlich um einen Drogendealer gehandelt hat. Und sie finden auch noch das Notizbuch dieses Drogendealers und in dem ganz offensichtlich die Termine, weiteren Termine von möglichen Drogendeals versteckt sind. Und dann geht das Rätselraten los. Con versucht, den Code zu knacken über den nächsten Ort der Übergabe. Und hier tritt dann schlussendlich Heiji aufs Spielbrett. Denn die Detective Boys rufen in einem Moment der Verzweiflung von Conan Heiji an, weil er sich ja als ihr Lehrmeister oder als Conans Lehrmeister viel eher herausgestellt hat und berichten von dem Fall. Und daraufhin ermitteln Heiji und Conan zusammen. Schlussendlich ist dann auch Heiji derjenige, der den aktiven Part, also den zum vermeintlichen Drogenübergabepunkt laufen, übernimmt. Und an diesem Punkt kommt es dann dazu, dass auch Kaso auf den Plan tritt, denn einer von den potenziellen Verdächtigen, die ein Drogendealer sein könnten, ist mit Kaso zusammen unterwegs. Und schlussendlich kommt es dann zu einer Szene, die in den folgenden Fällen, die allerdings nicht mehr in diesem Band drin sind, Heiji noch ziemlich lange begleitet, denn Heiji sagt etwas, was Conan dann schlussendlich aufnimmt und benutzt, um Heiji später dann weiter zu ärgern. Damit ist dann auch am Ende der Fall, wird dann von Heiji und Kasua, beziehungsweise hauptsächlich von Heiji gelöst und am Ende geht alles gut aus und damit schließt dann auch die Selection anschließend dann noch mit einem kompletten Fallregister. Wie fandet ihr denn den Fall? Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, was wahrscheinlich dann jetzt der Grund war, dass man den Schuppen mit reingenommen hat, Richtig. weil das hier im letzten Fall nochmal wiederkommt. Aber danach, ich hab die Connection überhaupt nicht gemacht und daran kann man vielleicht auch sehen, wie unnötig das war, weil ich habe jetzt nicht dieses eine Kapitel gebraucht, um irgendwie, ach so, deswegen kennen die Detective Boys Heiji. Ah, na, deswegen rufen sie ihn an. Also den Kontext, den braucht man ja überhaupt mal gar nicht. Und wenn das jetzt irgendwie das war ja scheinbar der Gedanke dahinter. Quatsch. Aber so für den Fall an sich, der gehört hier, der muss hier rein. Das ist ganz quintessentielles Heiji und Kasua-Material mit meine Kasua oder wie Kasua es dann später sagt, meine kostbare Kasua, wo sie sich an den Wortlaut nicht ganz erinnern kann, aber sie hat ihn mal ein bisschen aufgehübscht. Und ja, also falltechnisch dieses Gimmick mit dem, ah, die Detective Boys finden Heiji irgendwie besser als Con und schreiben da alles Heiji zu, das war noch nie so mein Lieblingsgag. Also ich finde, dass irgendwie, dass Cons Freunde ihn so ein bisschen disrespekten, fand ich jetzt nie so, oh, das ist mein Lieblingswitz. Aber naja, falltechnisch her, aber natürlich mit Zuglinien und Haltestellen, dass daraus ein Code sich ergibt, das ist natürlich ganz klassisches Mystery-mäßige Krimi. Lektüre, das ist toll und dann am Ende auch da haben die Detective Boys auch mal einen schönen Moment, zum Beispiel dann, wenn sie dann diese ganzen Sachen nicht ganz so verstehen, dann mit der Frau und dem Mann und Haibara ist eher wichtig, woher die Frau die Fusei-Tasche hat, die noch gar nicht in Japan verkauft ist und dann packt sie einen hässlichen Anhänger drauf und so, das ist alles schon ganz witzig und am Ende natürlich mit der Meine Kasua, ja. Also, Auf jeden Fall jetzt auch nicht der beste Fall. Der ist jetzt kein so ein Highlight-Fall wie eben der Serienmörder oder 3 Tage mit Hijadori. Aber dafür ist es auch nicht so durchwachsen wie der vorherige Fall mit dem Glücksbringer, also irgendwo dazwischen, von der falltechnisch her. Aber natürlich der ganz große Faktor ist das Heiji und Kazuha-Material, und das ist hier riesig groß und wichtig, und deswegen auf jeden Fall dieser Fall sehr willkommen in dieser Selection. Ja, an dem schließe ich mich an. Einmal ist dieser Fall an sich vom Mystery-Faktor absolut gelungen. Dann ist es allerdings auch so, dass hier die Beziehung Heiji-Kazuha sehr schön im Fokus steht und dargestellt wird. Zum Thema Eifersucht, ich spreche es nochmal an, kommt jetzt auch das Thema Sorgen und Gedanken dazu, weil Heiji sich natürlich auch überlegt, also hier dieser komische, zwielichtige Typ, das möchte ich jetzt eigentlich nicht, dass Kazuha sich mit dem abgibt, wer weiß, was das für ein Halotri ist. Und er hat ja dann am Ende, ich weiß nicht, passt die Bezeichnung Konzentrationsschwierigkeiten oder ist es eher Kopflosigkeit, wenn er dann da auf der Brücke eben wirklich in die Vollen geht und vor versammelter Mannschaft da die Leute attackiert? Das ist einfach was, das lese ich immer wieder gerne im Anime, im Manga und schaue es sehr gerne im Anime, weil es halt eben wirklich zeigt, ja, Kazuha ist nicht irgendwie einfach so eine halbgare Bekanntschaft für Heiji, sondern sie ist halt für ihn wirklich kostbar, so wie sie das da ein bisschen beschönigt formuliert. Und deshalb finde ich, ist das auch für den Abschluss von der Heiji und Kazuha Selection als letzter Fall eine wirklich gelungene Auswahl. Ja, hier würde ich auch sagen, der Fall muss auf jeden Fall mit rein, weil ja, gerade am Ende diese ja, persönliche Showdown und wie Heiji sich da für Kazuha einsetzt und da die Leute auch wirklich angeht und alles, das hat auf jeden Fall was. Und was Jens auch angesprochen hat, diese Konzentrationsschwäche ist auch ja, nachvollziehbar, hatten wir ja bei Shinichi auch schon mal, wo er sich dann nicht auf den Fall konzentrieren konnte, weil Ran ihm da irgendwie zu nah war. Und hier ist das dann auch schön zu sehen, dass es eben Heiji genauso geht, wenn es da um Kazuha geht. Und ja, wie gesagt, allein dieses, ja, ich nenne es mal Geständnis am Ende ist auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Heiji und Kazuha-Momente. Und ja, von daher ist es gut und gerechtfertigt, dass dieser ja, Fall hier mit drin ist in der Heiji und Kazuha Selection. Und ja, der darf auf jeden Fall nicht fehlen mit den Szenen, die wir hier eben enthalten haben. Dann haben wir noch ein einseitiges abschließendes Fallregister, Teil 3. Da haben wir dann noch den Follow-up-Fall mit dem Kamaitachi, der ja angesprochen wurde, wo diese Aussage und die Aufnahme von Kon nochmal eine Rolle spielt. Dann den Fall in der Zombie-Villa und die beiden Fälle, der Fall mit der Nue und der Fall im Café Poirot, der hier versehentlich als Band 23 betitelt wird, aber eigentlich im Band 93 ist. Die dann hier dieses Fallregister abschließen und danach noch den abschließenden Text. Momichi Oka bringt auch im 21. Film die Beziehung von Heiji und Kazuha mächtig durcheinander. Heijis und Kazuhas emotionale Reise geht jetzt erst so richtig los. Wenn man sich fragt, warum ist dieser Fall im Café Poro oder mit Yori, wo ja auch Kazuha auftaucht, hier nicht mit drin, wo das hier doch eindeutig zur Bewerbung von Film 21 ist. Dazu sei gesagt, dieser Fall war zu dem Zeitpunkt, wo der Band hier erschienen ist, so aktuell, dass der Fall noch nicht in einem regulären Band vollständig abgedruckt wurde. Der erschien dann 3 Monate nach diesem Sonderband, erschien der Fall erst vollständig in der normalen Bandversion. Deswegen war es dafür zu knapp an der Kante, aber hier in dem Fallregister hat er es dann nochmal reingeschafft, um die Verbindung zu Film 21 nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, wenn es nicht schon deutlich genug war, dass dieser Band zum Filmrelease erschienen ist. Danach blättern wir weiter. Wir haben diesmal nicht so viel Werbung, sondern nur einmal Detective Conan Best in the West, der Deutschland-exklusive Sonderband zu Heiji, wo auch zwei Fälle aus diesem Sonderband mit enthalten waren. Und danach haben wir schon das Impressum. Directive Con, Heiji und Kazuha Selection, Gosho Aoyama aus dem japanischen Josef Schaden und Matthias Wissnet. Der noch die alten Texte damals noch mit Matthias Wissnet. Ja, ursprünglich 2017, deutschsprachige Erstauflage 2022, Egmont Manga, erste Auflage. Verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Gestaltung Claudia V. Villauer und Mox, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU. Lektorat gibt es scheinbar nicht für diesen Sonderband, das haben wir auch gemerkt. Oder es wurde nicht gecredited, eins von beiden. ISBN-Nummer egmontmanga.de und der Egmont Manga Shop. Und eine Seite weiter haben wir das übliche Stoppu. Und dann sind wir einmal durch den Band von vorne bis hinten durchgegangen. Ja, die Heiji und Kazuha Selection. Wenn wir jetzt am Ende des Podcasts ein Fazit ziehen. Für mich persönlich ein eigentlich ganz starker Sonderband, weil was vor allem dem geschuldet ist, dass Heiji und Kazuha, also ich sag mal so, ein falltechnisch starker Sonderband, das sage ich gleich am Anfang dazu, weil darauf bezieht sich das, was vor allem dem geschuldet ist, dass Heiji-Fälle ja meistens Highlight-Fälle sind, das haben wir auch bei Best in the West mal erwähnt, so an sich sind die Fälle deswegen alle toll, nur eben, ich habe es schon öfters genug erwähnt und wir auch alle haben es erwähnt, so von der Heiji und Kazuha Bezug dafür, dass die Heiji und Kazuha Selection ist, finde ich, lässt der Sonderband ein bisschen was zu wünschen übrig. Wir haben es jetzt schon oft genug erwähnt, oder ich auch, im Podcast Meerjungfraueninsel, Heiji und Kons Detektivische Magie, der Krimi-Wettbewerb oder auch EYE, was ja eigentlich, auch der Fall wäre eigentlich ganz nett gewesen, so für die Thematik, wo wir gerade eben den thematischen Zusammenhang gesehen hätten, weil dann hätten wir hier als letzten beiden Fälle erst den Fall gehabt, wo Kazuha vergebliche Liebesgeständnis macht und dann als nächstes den Fall, wo Heiji so indirekt sein Liebesgeständnis macht und das dann so als Abschluss von diesem Band so, wo man sieht, ah, die beiden, die sind sich ihre Gefühle bewusst und so und bringen die zum Ausdruck, aber es klappt noch nicht alles ganz so, das wäre vielleicht thematisch gut gewesen und dass die Fälle nicht drin sind, finde ich sehr schade und dass dann eben Fälle wie 3 Tage mit Heiji Hattori Teil 2 drin sind, wie ich finde, die hier überhaupt nicht reinpassen, als Heiji und Kazuha Selection, finde ich dann in Bezug auf die thematische Fallauswahl, finde ich, ist der Band nicht so stark, wie er locker hätte sein können. Ja, das, da hast du sicherlich recht. Also wir hatten jetzt, wie gesagt, also im Großen und Ganzen stimme ich dir da schon zu. Die Fallauswahl hätte durchaus besser sein können, was so dieses Thema Heiji und Kazuha angeht. Aber ich muss sagen, insgesamt sind es halt doch sehr gute Fälle. Also ich finde immer so bei so einer Dicke für 6 Euro und was für Fälle man da geboten bekommt. Also da macht man, glaube ich, hier auf jeden Fall nichts falsch. Sind wirklich auch wirklich ein paar Highlight-Fälle drin. Dann jetzt auch zum Beispiel, wie gesagt, halt jetzt mit dem Detektivwettstreit auf der Insel, so, das ist halt so ein Fall, der, wo jetzt Kazuha zum Beispiel keine große Rolle spielt, aber der doch auch wirklich so ein Klassikerfall ist. Also das ist auch sowas. Deswegen würde ich das so ein Stück weit verschmerzen. Ich meine, es ist halt jetzt ja auch aus dem japanischen Original, man hätte ja jetzt da nicht das groß ändern können. Aber natürlich, wenn man da nochmal eine zweite Selection rausbringt, jetzt irgendwie in Japan oder dann mal in Deutschland oder sowas, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass da mehr Fälle gibt. Wobei man auch sagen muss, es sind ja jetzt dann auch aktuelle Fälle, wo das immer wieder diese Liebesgeständnisse irgendwie eine Rolle spielen. Muss dann natürlich auch wahrscheinlich nochmal, oder es kommt wahrscheinlich erst eine, wenn wieder ein Heiji-Film sozusagen erscheint, dann steigen die Chancen sehr stark, dass es nochmal irgendein Sonderband gibt dazu. Aber ja, nee, ansonsten muss ich sagen, also ich würde auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung da geben, aber du hast sicherlich recht mit deinen Punkten, die du angesprochen hast und auch was wir jetzt besprochen haben mit verschiedenen Fällen, die man doch auch alternativ hätte wählen können, die vielleicht thematisch besser gepasst hätten. Ja, viel habt ihr schon gesagt, viel habt ihr gehört, von daher will ich nicht unbedingt so viel zum Abschluss sagen. Nur ganz kurz und knapp, also falltechnisch gesehen war die Selection sehr schön, hat mich wirklich gefreut, Fälle mal wieder zu lesen, auch nach wirklich längerer Abwesenheit. Ja, waren die falltechnisch sehr gut. Was den Punkt eben Heiji und Kazuha angeht, haben wir eben die Fälle einzeln ausführlich besprochen, welche passen sehr gut. Welche passen eher nicht und hätte man lieber austauschen können. Ja, mein persönliches Fehlen hier sozusagen ist, wie gesagt, wie ihr auch schon gehört habt, das mit der Meerjungfraueninsel. Das ist, wie gesagt, für mich eigentlich ein Fall, der muss in eine Heiji und Kasua Selection. Dass er es halt nicht geschafft hat, ist, wie gesagt, schade, kann man nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, die Heiji und Kasua Selection bietet sehr viel Lesestoff, hat einige gute Fälle mit den beiden. Und bei dem Preis halt für den Sonderband hat man hier auch wirklich einige Lesestunden. Und ja, wenn man die Sonderbände mag, wenn man Heiji und Kasua mag, dann kann man mit dem Band jetzt auch nicht viel falsch machen. Und was ich auch finde, durch die Sonderakten, wo halt wirklich alle Fälle irgendwie mit Heiji aufgelistet werden, bekommt man einen guten Überblick. Und auch mal wieder die eine oder andere Anekdote an den Fall, wo man denkt, oh ja, den könnte ich jetzt mal wieder lesen. Och, ach, den gab es auch noch, den Fall. Also das ist ein sehr schöner Überblick, der mir gut gefallen hat. An der Stelle kann ich da vielleicht direkt eine Gegenposition zu beziehen. Ich fand die diese Zusammenfassung tatsächlich zu viel. Also mir hat das irgendwie auch keinen Spaß gemacht, die zu lesen, weil alles so klein gedruckt war und auch inhaltlich wenig hergegeben hat, weil man so viel hat versucht hat, da reinzuquetschen. Ich weiß nicht, warum mich das so gestört hat, aber ich hatte manchmal das Gefühl so, ja, irgendwie habe ich schon wieder vergessen, um welchen Fall es sich handelt oder was ich da gerade gelesen habe, weil dann direkt das nächste da stand und alles war nur so minimal angeteasert stellenweise. Das fand ich irgendwie nicht so glücklich gemacht. Ich hätte es dann tatsächlich besser gefunden, wenn man ein paar Auswahlen rauslässt und sich dann lieber auf die größeren Sachen, die dazwischen stattgefunden hat, die man auch thematisiert, fokussiert und die dann halt näher beleuchtet, vielleicht auch mit ein paar mehr Bildern oder sonstigen Sachen. Weil manche Sachen waren auch so nichtssagend. Dann war ein Großteil des Papiers quasi, das waren ja immer so Papiere, auf denen ein Fall vorgestellt worden ist, waren dann gefüllt von dem Manga-Bild, wo Heiji und Colin ganz erschrocken gucken zu so einem Haushof, wo man sich so denkt, okay, das gibt mir jetzt nicht viel Inhalt von dem Fall. Also ich fand die nicht sonderlich klug gestaltet. Das war nicht das Erste, was ich eigentlich sagen wollte, aber da Olli es angesprochen hat, dachte ich, passt das jetzt ganz gut dazu. Also dieses Rundherum gestalten um die Fälle, dadurch, dass das auch nicht immer so klar war, was denn jetzt der Gedankengang war. Das eine Mal wird ein halber Fall mit reingenommen, das andere Mal werden Fälle komplett mit reingenommen, damit der Kontext sich erklärt und das andere Mal nicht, fand ich irgendwie so ein bisschen inkonsequent. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Sonst finde ich die Selection sehr, sehr stark. Also die Fälle sind super, das wurde jetzt schon mehrfach betont. Also da gab es ja bis auf vielleicht einen Fall, waren alle anderen sonst immer ein Kracher und spannend zu lesen. Und auch was den Kasua und Heiji-Faktor angeht, klar, man kann es besser machen. Aber sie haben jetzt auch nicht so viel falsch gemacht. Also bis jetzt auf 1, 2 Fälle, über die man halt streiten kann, für die man definitiv bessere Fälle finden würde, hat man trotzdem viel Heiji und Kasua mit dabei und dementsprechend ist das Thema schon erfüllt. Nur wie gesagt, also für mich war halt das, was man quasi noch zusätzlich bekommt, abseits von den einzelnen Fällen, diese Zusammenfassung, das war für mich irgendwie nicht so smart gelöst. Mir war das zu vollgepackt. Aber sonst kann ich auch nur eine Kaufempfehlung aussprechen für Leute, die mehr, also die Heiji-Fälle mögen und die auch Bock haben auf gute Con-Fälle und die jetzt gerade nicht zur Hand haben, für die lohnt sich diese Sonderband. Dem, was ihr gesagt habt, kann ich an sich nichts mehr hinzufügen. Deshalb halte ich da mein Fazit jetzt relativ kurz. Ich ordne den Band schon bei den stärkeren Sonderbänden auf jeden Fall ein. Falltechnisch ist er wirklich sehr gut. Und sicherlich, was die Themen angeht, da lässt sich jetzt drüber streiten, ob in der Heiji und Kasua Selection auch wirklich überwiegend Heiji und Kasua drin ist oder eher nicht. Tatsächlich, in den meisten Fällen ist es so, dass die beiden eher weniger tatsächlich Screentime bekommen, als ich persönlich jetzt auch gesagt hätte, notwendig wäre, um den Band Heiji und Kasua Selection so explizit zu nennen. Allerdings, wenn ich mir jetzt überlege, Welche anderen Fälle kämen denn jetzt noch in Betracht? Klar, wir haben natürlich die, die hier noch angesprochen wurden, die in den Fallregistern stehen, sei es jetzt der Fall der Sirene, wer gewinnt den Krimi-Wettstreit oder auch die Spinnenkönigin, der Fall. Doch ich denke, die Auswahl, die hier getroffen wurde, ist insgesamt wirklich grundsolide und deshalb für alle Fans von Heiji sowieso und alle, die natürlich die Sonderbandreihe sammeln, ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, die ich hier ausspreche. Damit sind wir mal wieder mit einem sehr positiven Fazit von uns allen bei einem Con am Ende eines Concast-Themen-Podcasts angelangt. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen Zuschauern oder Zuhörern, die bis hierhin durchgehört haben. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf unsere Internetpräsenzen. Auf connews.org versorgen wir euch mit allen News rund um Detektiv Conan. Und wenn ihr jetzt da diesen Podcast hört, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Sonderband schon habt und wie ihr ihn findet oder ob ihr ihn euch vielleicht jetzt kauft oder auch nicht kauft, wenn das so sein sollte. Auf conforum.org könnt ihr auch diskutieren über den Sonderband oder alle möglichen anderen Themen. Auf conwiki.org könnt ihr alles nachgucken, was ihr rund um Detektiv Con wissen wollt und natürlich auch euer Wissen hinzufügen in einem Mitmach-Wiki. Und wenn ihr lieber chatten wollt, statt in einem Forum zu diskutieren, dann haben wir auch einen Discord-Server auf connews.org/discord. Da findet ihr einen Invite-Link dafür. Auf Social Media sind wir zu finden auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews, instagram.com/connews. Unterstützen geht über Amazon Affiliate Link, über unseren Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost verseht. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Vielen Dank fürs Reinhören. Auch ich verabschiede mich und sage vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß mit Staffel 6 auf ProSieben Max. Hier nochmal der Hinweis. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Macht's gut und bis demnächst.